Halleluja, ihr Lieben. Hey, yay. Seid ihr on fire? Halleluja. Wie von euch waren heute Morgen schon da? Okay, wer war noch nicht da heute Morgen? Okay, herzlich willkommen. Geben wir euch auch noch einen Applaus. Halleluja. Wer von euch, die jetzt heute Abend dazugekommen sind, sind noch nie in einer Glory Life Veranstaltung gewesen, weil dann kriegt ihr nämlich auch noch ein kleines Geschenk. Also streckt eure Hand aus. Wer war noch nie da? Da jemand? Wo noch? Da drüben sind auch noch zwei, genau. Genau, da sind auch noch einige. Gebt ihnen einfach die Geschenke. Wir heißen sie mal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Halleluja. Genau, noch jemand, der zum ersten Mal da ist heute, dann bekommt ihr auch noch euer Geschenk. Halleluja. Ja, du willst auch ein Geschenk? Preist den Herrn. Ja. Wer will alles Geschenke vom Herrn? Wer will mehr heute Abend? Oh ja, ja, das war schon super feurig heute Morgen. Amen. Das Pfingstfeuer, ich habe das richtig so gesehen im Geist, wie so dieser Strom von Feuer wirklich sich so wie durch die Reihen geschlängelt hat und überall so durchgeflossen ist. Und ich glaube einfach, einige sind schon richtig reingesprungen, oder wer ist schon so richtig reingesprungen heute? Halleluja. Weißt du, wer von euch möchte noch tiefer tauchen? Okay. Ja, komm, dann stehen wir doch einfach mal auf zusammen, dann beten wir mal zum Anfang. Halleluja, weil Gott hat noch mehr für dich. Wusstest du das? Sag mal jemand in deiner Nähe, Gott hat noch mehr für dich. Weißt du, die Sache ist immer die, manchmal fragen Leute und sagen, ja, wie viel hat Gott denn für mich? Die Sache ist einfach die, Gott hat so viel für dich, wie du von ihm ziehst. Amen. So viel hat er, weil ihm geht nie der Saft aus. Wusstest du das? Also, Gott wird auch nicht irgendwann mal ausgetrocknet oder so, sondern oder sagt irgendwann, jetzt habe ich echt genug, jetzt haben sie so viel gezogen, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe dann mal oder so irgendwas. Nein, du bekommst immer so viel von Gott, wie du ziehst. Amen. Also wenn du heute Abend sagst, Herr, oh, mehr von dir. Weißt du, dann hat er definitiv noch viel mehr für dich. Und wenn du dann immer noch sagst, ah, Herr, es kann noch mehr sein, dann hat er noch mehr für dich. Weißt du, grenzenlos, Gott ist grenzenlos. Und weißt du, das Interessante ist, deine Kapazität im Geist ist tatsächlich auch ziemlich grenzenlos. Schau dir mal an, schau dir den besessenen Gerasener an. Ja? Ich meine, das ist jetzt kein guter Vergleich mit dir vielleicht, aber jedenfalls nicht, was die Besessenheit angeht, aber du siehst eine Legion Dämonen in diesem Mann. Legion, es waren 3.000 bis 6.000. 3.000 bis 6.000 geistliche Wesen in einem einzigen Menschen. Also daran siehst du, dass der Mensch ein ganz schönes geistliches Fassungsvermögen hat. Also wenn 3.000 bis 6.000 Dämonen in dich reinpassen, wie viel mehr dann von der Herrlichkeit Gottes? Amen, Halleluja. Weißt du, und das Gute ist, je mehr von der Herrlichkeit Gottes in dir drin ist, umso weniger Dämonen haben noch Platz. Halleluja. Also wenn du heute Abend hier bist und sagst, ja, ich könnte noch den einen oder anderen loswerden, weißt du, der beste Weg, frag mal irgendjemand in der Nähe, gibt es da vielleicht noch einen, den du noch loswerden könntest? Weißt du, Die Sache ist die, der beste Weg, um sie loszuwerden, ist der, einfach noch voller zu werden mit der Herrlichkeit Gottes. Noch voller zu werden mit ihm. Die Sache ist einfach die, wenn du gefüllt bist mit dem Echten, gefüllt bist mit Jesus, gefüllt bist mit seiner Kraft, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Macht, mit seiner Liebe, weißt du, dann haben Dämonen einfach gar keinen Platz mehr in dir. Die kommen, die schauen da bei dir rein ins Haus, die schauen so zum Fenster rein und sagen, oh, schon besetzt. Amen, wie viel wollen so sein? Wenn ein Dämon um dich herumkommt, und ich meine hier in diesem Luftraum dieser natürlichen Welt hier, in diesem Zeitalter, wo wir jetzt noch sind, fliegen ja einige Dämonen so im Luftraum rum in dieser Welt, oder hast du schon gemerkt, oder da draußen fliegt einiges rum, ne? Und es schwirrt dann um dich herum, weißt du, und das Wort sagt ja, Jesus hat ja gelehrt, sie suchen einen Platz, in dem sie landen können. Aber sie brauchen einen leeren Platz. Also wie von euch wollen solche sein, dass wenn die Dämonen bei dir rumschwirren, um die Ecke kommen, zum Fenster reinschauen, zur Tür, an der Tür klingeln und so, dass die Dämonen dann sagen, oh, schon voll, schon besetzt, passt keiner mehr von uns rein. Amen, wie viele wollen so voll sein mit Gott? Halleluja, das ist ein gutes Ziel, Amen. Wie viele wollen heute Abend so voll werden mit Gott, dass wenn sie hier rausgehen, dass nicht nur Dämonen keinen Platz mehr in ihnen haben, sondern sie schieben die Dämonen geradezu vor sich her. Halleluja, überall, sie sind ein Bulldozer gegen die Macht der Finsternis, weil so viel Herrlichkeit Gottes aus dir rauskommt, so viel Kraft, so viel Stärke, so viel Wow, dass die Dämonen schon von Haus aus auf weitem Abstand bleiben. Wie viele wollen solche sein? Halleluja, das sind die Weltveränderer, Amen. Die überall, wo sie hinkommen, da, wo die Dämonen schon von Weitem schreien und sagen, oh, jetzt kommen wieder die, die so voller Power sind, so voller Kraft sind, so nichts wie weg. Ab durch die Mitte schreien sie. Also solche wollen wir sein, Amen. So jemand solltest du sein. Halleluja, so ein Dämonenschieber. Rakabakabakabakabaka. Also Gott möchte dein geistliches Fassungsvermögen erweitern. Gott möchte deinen Geist erweitern, expandieren. Ja, in der Welt gibt es ja viele Bestrebungen, auch in der Esoterik und so weiter. Erweitere dein Bewusstsein. Also die Sache ist die, als Christ musst du dein Bewusstsein in dem Sinne nicht erweitern, weil du hast schon unendliche Kapazität. Jesus hat den Geist schon geöffnet und der ganze Himmel passt rein. Amen. Halleluja, mit Jesus ist schon der ganze Himmel in dich eingezogen. Du hast unendliches Fassungsvermögen im Geist. Also, wie von euch wollen mehr heute Abend? Nochmal die Frage, ich glaube, ich habe es schon mal gefragt heute, aber ich frage es nochmal, der Sicherheit halber. Halleluja. Okay, also sag einfach mit mir zusammen, Herr, ich möchte mehr von dir. Weniger von mir. Weniger von der Welt. Weniger vom Teufel. Und umso mehr von dir. Alle gute Gabe kommt von dir. Jedes vollkommene Werk. Und ich möchte so richtig voll damit sein. Bis zum Überfließen. Ich will ein Überfließer sein. Ah, oh, mit der Herrlichkeit Gottes. Rakamanda rabasika dalalaban. Jetzt fangen wir an, im Geist zu beten. Kia rabasika dalalaban dalalala shika dalalala. Bet mal weiter, weißt du, wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Du wirst schon gefüllt, wenn du nur einfach in neuen Sprachen redest, wirst du schon gefüllt. Halleluja, da ist schon Füllung in dem Moment, wo du nur beginnst, in neuen Sprachen zu reden. Da ist Füllung, Füllung, Füllung. Komm hier vom Lobpreisteam. Halleluja. Oh, Heiliger Geist, füll uns heute Abend, Herr. Oh, lass diesen Abend so ein Abend der Fülle sein, so ein Abend des Überflusses, Herr. So ein Abend der Übernahme, Herr. Oh, Halleluja. Oh, Rabasi, da, da, da, Rabasi, da, da, da, da, da, da, da. Oh, Rabada, da, da, Rabashaga, da. Hast du schon genug? Oh, Rabada, da, da. Bet noch ein bisschen weiter, komm. Sheraka, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Shaka, da, da, da, da, da, da. He, he, he, he. Shekaraka, meta, raka, man, ba, ba, da, da, da, da. Oh, Rekamanda, Rabasanta, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Hey, ja, füll deine Gefäße, füll deine Kinder, Heiliger Geist, füll uns. Oh, füll uns, Heiliger Geist, füll uns, Holy Ghost, füll uns. Oh, Shekaramanda, da, da, da, da, da, oh, Rabasa, da, da, da, da, da, da, da, oh, Rabasa, da, da, da, da, da, da, da, da. Oh, Rabaseka, da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Der Pegel steigt, der Pegel steigt. Die Flut steigt, die Flut steigt. Ey, Amanda, Rekamanda, da ba ba ba da da da da da. Oh, Shekadam, bam, bada, di, si, ka, da, da, da. Neulich hat mich jemand gefragt und gesagt, reden Sie auch in Zungen, wenn Sie über Livestream sind? Da musste ich erst mal nachdenken. Ich habe gesagt, ich weiß es gar nicht. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob wir in Zungen reden, wenn wir über Livestream sind. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, dass wir nicht in Zungen reden, wenn wir über Livestream sind. Verstehst? Ob wir jetzt da über Livestream sind oder nicht, was ist das Problem? Wir reden halt in Zungen. Halleluja. Ich weiß nicht, ob wir gerade über Livestream sind. Keine Ahnung. Ich glaube noch nicht, oder? Ja, dann da können wir noch ein bisschen reden. Nein. Weißt du, wir haben nicht Menschenfurcht. Amen. Wir treiben diesen Geist der Menschenfurcht aus dem Leib Christi raus. Halleluja. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem, der daran glaubt. Weißt du, es ist die Kraft Gottes. Halleluja. Weißt du, wenn du dich das Evangelium, manche sagen, ja, ich schäme mich ja des Evangeliums nicht, aber nur nicht zu viel Kraft des Heiligen Geistes, nur nicht zu viel Manifestationen und so weiter. Ja, weißt du, wenn Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, dann sagt er im nächsten Satz, ist es doch Gottes Kraft. Also du kannst das Evangelium ja nicht von der Kraft Gottes trennen. Du kannst ja nicht sagen, ja, ich predige die Botschaft und Hauptsache die Botschaft und die Kraft, die halten wir im Hintergrund, die halten wir unter der Oberfläche, die Manifestationen, die halten wir im Hintergrund, die darf keiner so genau mitkriegen, das machen wir nur im Hinterzimmer dann, irgendwas ist ich, in irgendwelchen Spezialmeetings für welche mit 3G-Nachweis oder keine Ahnung, weiß ich, getauft, was auch immer, gebetet und gedopt oder was auch immer, keine Ahnung. Verstehst du? Also ich schäme mich des Evangeliums nicht, heißt auch, wir schämen uns nicht der Kraft Gottes. Amen. Halleluja. Das heißt, wir schämen uns auch nicht dazu zu stehen, dass wir gefüllt sind und immer wieder neu gefüllt werden mit dieser unendlichen Power vom Himmel. Amen. Epheser 5, werdet voller Geist. Ein Christsein ohne immer wieder neu voller Geist zu werden, gibt's ja gar nicht. Also wie können wir sowas irgendwo in der Öffentlichkeit darstellen? Ein Christsein ohne Kraft Gottes, verstehst du? Nur damit wir keinen Anstoß erregen. Come on. Wo sind wir denn? Ja, man darf nicht in Sprachen reden, sonst wenn jemand reinkommt, der noch nicht in Sprachen reden, der wundert sich. Ja gut, ich meine, man darf sich mal wundern, wenn man Gott begegnet. Er ist halt ein bisschen anders, als wir denken, ja. Darf man sich auch mal wundern? Wo ist das Problem? Ja, aber wir wollen ja nicht so lachen in der Öffentlichkeit. Ja, aber... Verstehst du, wenn irgendwo eine Comedy läuft, dann lachen sie auch. Wo ist das Problem? Wir wollen nicht zu ekstatisch werden, wir wollen nicht zu deutlich oder zu lautstark unsere Begeisterung kundtun als Christen. Ja, aber wenn wir ins Fußballstadion gehen, ne, dann geht's ab. Ne? Amen. Nein, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft. Und ich bin begeistert von meinem Gott und ich bin begeistert von seinem Wirken und ich gebe mich seinem Wirken hin mit Haut und mit Haaren und mit allem, was in mir ist und mit allem, was dazugehört. Und wenn jemand daran Anstoß nehmen will, okay. Ich habe das erste Mal, als ich in so einem Gottesdienst war, auch total Anstoß genommen. Also für alle die vielleicht heute zum ersten Mal da sind und jetzt schon Anstoß nehmen, kann ich sagen, du bist in guter Gesellschaft. Mir ging es auch so. Als ich das erste Mal in so einem Gottesdienst war, oh, da war ich Theologiestudent. Und da kam ich in so einem Gottesdienst und die Leute, die waren teilweise betrunken im Geist und saßen auf den Stühlen und machten so und war irgendwie so halb weg. Und ich dachte, was ist denn hier los? Und weißt du, dann habe ich ein gutes Gebet damals gebetet und das empfehle ich dir heute Abend auch, wenn du vielleicht in die Gefahr bist, Anstoß zu nehmen. Ich habe damals ein schlaues Gebet gebetet und es war einfach, ich habe gesagt, Herr, alles, was hier von dir ist, in Klammer, ich glaube nicht, dass hier viel von dir ist, aber alles, was hier von dir ist, das will ich. Und alles, was hier nicht von dir ist, das will ich nicht. Dann konnte ich mich schon mal entspannen. Weil dann habe ich meinem Gott vertraut, dass er mich nicht in was reinbringt, was nicht von ihm ist. Aber je länger der Gottesdienst ging, umso mehr habe ich gemerkt, dass doch einiges mehr von ihm war, als ich dachte am Anfang. Ich weiß nicht, in meinem ersten Gottesdienst stand ich dann im Lobpreis, da war dann Lobpreis, die haben Lobpreis gemacht und die haben wirklich da auch voll in Power gesungen, so wie wir hier auch, so richtig, ging es richtig so ab. Und plötzlich merke ich, während ich im Lobpreis stehe, ich weiß noch bis heute nicht genau, was es war, aber auf jeden Fall merke ich, wie plötzlich etwas hier hinten meinen Hals runtergeht und mich durch den Kopf verlässt und aus mir rausgegangen ist. Ich würde sagen, Halleluja. Irgendwas hat mich verlassen. Und ich dachte, wow, was war jetzt das? Ich bin mir sicher, es war ein Dämon. Vielleicht war es irgendein Theologendämon oder so, ich weiß es nicht, was es war. Aber irgendwas war es. Und hat mich verlassen. Und dann dachte ich, wow, hier ist schon irgendwie Power. Und dann habe ich mehr und mehr gemerkt, hier ist ja doch mehr von Gott, als ich dachte. Am Anfang dachte ich, die spinnen alle. Am Ende habe ich den Gottesdienst verlassen und habe nur 3 Wochen gebraucht, bis ich wiederkam. Es hat 3 Wochen gedauert, es musste erst sacken und ich musste das erst verarbeiten, aber nach 3 Wochen kam ich wieder, weil ich dachte, ah, da ist doch mehr, als ich dachte. Und irgendwann mal bin ich süchtig geworden. Die einzig gute Sucht übrigens, die es gibt auf diesem Planeten, die Sucht nach mehr von Gott, Amen. Die Sucht nach mehr von ihm, mehr von seiner Kraft, mehr von seiner Herrlichkeit, mehr von seiner Liebe, mehr von seiner Power, mehr von seinen Wundern, mehr von ihm. Halleluja. Das ist unser Gebet heute Abend. Bist du da dabei? Amen. Halleluja, dann lass uns jetzt ihn loben und preisen mit allem, was in uns ist. Und wenn du im Lobpreis stehst und du merkst plötzlich, oh, da verlässt mich was, dann weißt du jetzt schon, was es ist. Es ist auf jeden Fall gut, kein Grund zur Beunruhigung. Halleluja, das kann passieren. Amen. Halleluja. Also, let's go. Steh mal auf. Ja, ihr steht eh schon alle. Also, los geht's. Halleluja.

Steh auf, steh auf, steh auf, denn du bist Licht. Steh auf, steh auf, steh auf, denn du bist Licht. Steh auf, denn die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ja, die Herrlichkeit des Herrn geht auf in dir. Nicht mehr für die beste Botschaft. Wir erzählen alle von deiner Liebe. Wir schämen uns nicht mehr für die beste Botschaft. Wir erzählen alle von deiner Liebe. Jesus Christus lebt. Der Sieger von Golgatha, du bist das Lamm auf dem Thron, du bist der treue und wahrhaftige Jesus Gottes Sohn. Du bist der Sieger von Golgatha, du bist das Lamm auf dem Thron, du bist der treue und wahrhaftige Jesus Gottes Sohn. Du bist der Sieger von Golgatha, du bist das Lamm auf dem Thron, du bist der treue. Jesus Gottes Sohn. Würdig bist du, Herr. Stärke und Weisheit, würdig bist du, Herr, voller Gnade und Kraft. Würdig bist du, Herr, voll Stärke und Weisheit. Würdig bist du, Herr, voller Gnade und Kraft. Heilig bist du, Herr, voll Stärke und Weisheit. Wir erheben dich. vor Stärke und Weisheit würdig bist du, Herr, voller Gnade und Kraft. Würdig bist du, Herr, vor Stärke und Weisheit würdig bist du, Herr, voller Gnade und Wahrheit. Du bist der Sieger von Golgatha, du bist das Lamm auf dem Thron, bist der treue und wahrhaftige Jesus, Gottes Sohn. Du bist der Sieger von Golgatha, du bist das Lamm auf dem Thron, bist der treue und wahrhaftige Jesus, Gottes Sohn. Du bist der Sieger von Golgatha, du bist das Lamm auf dem Thron, bist der treue und wahrhaftige Jesus, Gottes Sohn. Yes, danke Herr, du bist der Treue und der Wahrhaftige. Du bist wirklich der Sohn Gottes, danke Herr. Und ich glaube, der Heilige Geist will einfach noch mehr wirken. Er will alles einnehmen. Lasst uns wirklich ausstrecken nach ihm. Danke Herr, du nimmst alles ein mit deinem Weh, mit deinem Feuer. Wir strecken uns aus, haben Hunger nach dir, wollen mehr von dir. Lassen alles andere los, gehen tiefer in dich, in deine Herrlichkeit. Trinken aus deiner Fülle, von deinem Lebensstrom. Lebendiges Wasser fließt von deinem Thron. Trinken aus deiner Fülle, von deinem Lebensstrom. Lebendiges Wasser fließt von deinem Thron. Wir strecken uns aus, haben Hunger nach dir, wollen mehr von dir. Lassen alles andere los, fallen tiefer in dich, in deine Hände. Erfüllt uns neu mit deiner Kraft, deine Liebe hat

mit deiner Liebe. Danke, Herr, wir wollen dich mehr als alles andere. Wir strecken uns aus nach dir. Danke, Herr, mehr als alles andere wollen wir dich. Sag's ihm nachher, wenn wir dieses Lied singen. Mehr als alles andere will ich dich, Jesus. Is soon. Jesus war. Oh, la la la la la. Schau ihn an, schau ihn an. Ein Blick in seine Augen überwältigt uns. Weißt du, Jesus ist eine lebendige Person. Und weißt du, er liebt uns so sehr. Jesus liebt uns so sehr. Zu mir ist es ganz neu bewusst geworden, wie sehr uns Jesus liebt. Wie unendlich er uns liebt. Er hat uns zuerst geliebt, sagt das Wort. So, wir können ihn gar nicht aus uns selber heraus lieben, sondern wir können ihn nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er liebt uns so sehr. So sehr. Er liebt dich so sehr. Oh, erkennst du seine Liebe zu dir? Also wenn es nur du gewesen wärst, für den er ans Kreuz hätte gehen müssen, wenn er nur für dich allein gestorben wäre, er hätte es getan. Er hätte es getan. Für dich allein. Weil er hat diese größere Liebe, die ihr Leben hingibt für die Freunde. Wenn du der Einzige gewesen wärst, er hätte es für dich getan. Oh, er liebt dich so sehr. Er liebt uns so sehr. Er liebt uns so sehr. Er liebt uns so sehr. Er liebt uns so sehr. Liebt uns so sehr. Liebt uns so sehr. Er liebt uns so sehr, er liebt uns so sehr, er liebt uns so sehr, er liebt uns so sehr, er liebt uns so sehr. Komm, sing es. Lass dich betrunken machen von dieser Realität. Oh, lass dich füllen, lass dich beschwipsen mit dieser Realität. Er liebt uns so sehr, er liebt uns so sehr, er liebt uns so sehr, er liebt uns noch viel mehr. Er liebt uns so sehr, er liebt uns so sehr, er liebt uns so sehr, er liebt uns noch viel mehr. Er liebt uns so sehr. Er liebt uns so sehr, er liebt uns so sehr. Oh, und wir wollen seine Liebe erkennen. Oh, wir wollen seine Liebe erkennen. Halleluja. Wir wollen seine Liebe erkennen. Weißt du, Jesus hat gesagt in Johannes 17, in diesem letzten großen Gebet, bevor er gefangen genommen wurde, hat er heißt es, dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du, Vater, ihm, dem Sohn, gegeben hast, ewiges Leben gebe. Jesus gibt ewiges Leben. Jesus gibt dir ewiges Leben. Der Vater hat dich Jesus gegeben, damit er dir ewiges Leben gibt. Der Vater, es ist das Werk des Vaters, uns zu Jesus zu führen, uns Jesus zu geben, damit Jesus uns ewiges Leben gibt. Und dann sagt Jesus weiter und spricht: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. In anderen Worten, er sagt, dies ist das ewige Leben, dass wir Gott in seiner Liebe erkennen. Das ist das ewige Leben, dass wir Gott in seiner Liebe erkennen. Und dieses Wort, das da steht für Erkennen, ist wirklich durch Erfahrung, durch reale Erfahrung, durch tiefes inneres Wissen, durch Erkenntnis zu erkennen, diese tiefe Liebe. Weißt du, diesen Jesus, Jesus Christus zu erkennen, das ist das ewige Leben, so sagt es das Wort. Das ewige Leben ist nicht nur einfach irgendeine geistliche Substanz. Das ewige Leben ist auch nicht einfach nur irgendein Bekenntnis, das du irgendwann mal gesprochen hast, sondern das ewige Leben ist eine Person. Das ewige Leben ist Jesus Christus zu erkennen. Amen. Deshalb hat Paulus dieses Gebet gebetet in Philipper 3, Vers 7. Ich erachte aber alles andere für Dreck, um ihn und die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen. Ich habe alles andere für Verlust geachtet, um der unübertrefflichen Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn willen. Er hat alles andere für nichts erachtet, um Jesus zu erkennen. Warum? Weil er erkannt hatte, dass Jesus zu erkennen das ewige Leben ist. Amen. Willst du ewiges Leben? Dann musst du dich an Jesus halten. Dann musst du dich nah bei ihm aufhalten. Dann musst du ihn zu erkennen suchen. Dann musst du dich an ihn, ich sag mal fast an ihn, kleben sozusagen. An ihn einklinken, an ihn anklicken, wie auch immer du sagen willst. Du musst dich mit ihm verbinden, du musst dich mit ihm, du musst dich mit ihm vernetzen sozusagen, wenn man modern spricht. Halleluja. Amen. Weil er ist ewiges Leben. Halleluja. Halleluja. Hier ist eine Person und du hast wirklich in deinem Herzen, da ist etwas, was dich ganz tief troubled, ich sag mal bothered, nein, wie heißt es auf Deutsch? Einfach dir Not macht. Und zwar eine Sache, wo du wirklich einen Fehler gemacht hast, wo du wirklich einen Bock geschossen hast, wirklich auch, es war auch tatsächlich Sünde. Aber diese Sache ist schon eine ganze Weile her, aber da ist in deiner Seele wirklich dieses Ding, das kann man nicht mehr gut machen. Das ist irreparabel. Das ist passiert und deswegen kann es mit meinem Leben nicht mehr wirklich perfekt und gut werden. Es ist nicht mehr möglich, weil ich habe diesen Bock geschossen und deswegen ist es wie vorbei in meinem Leben. Verstehst du? Und Jesus möchte dich heute Nachmittag befreien. Er möchte dich befreien von dieser Lüge. Er möchte dich befreien von diesem Geist. Jesus möchte ganz Neues wirken in deinem Leben heute Abend. Halleluja. Er möchte heute Abend dir einen Neuanfang geben. Da waren Dinge, die dir das gesagt haben. Oh, bei dir ist es zu spät, nur weil du diesen Fehler gemacht hast. Ja, vielleicht war es eine heftige Sache. Aber weißt du, bei Jesus gibt es diesen Neuanfang. Ihn zu erkennen ist ewiges Leben. Und ewiges Leben bedeutet immer, dass es am Ende gut wird. Amen. Es bedeutet immer, dass es am Ende gut wird. Es bedeutet immer, dass am Ende die Gnade Gottes steht. Es bedeutet immer, dass am Ende das Leben triumphiert und nicht der Tod. Dass am Ende das Gute triumphiert und nicht das Böse. Es bedeutet, und so ist es auch in deinem Leben und so wird es auch in deinem Leben sein, wenn du einfach diese Lüge loslässt und dich von ihm freisetzen lässt. Und er möchte dir das heute zusprechen. Wen betrifft das, was ich gerade gesagt habe? Bei dir, okay. Und bei dir auch, okay. Komm einfach nach vorne, komm ganz schnell nach vorne. Jesus möchte dich freisetzen gerade jetzt. Halleluja. Jesus möchte dich freisetzen gerade jetzt. Halleluja. Halleluja. Dieser Fehler der Vergangenheit, diese Sünde der Vergangenheit, er möchte dich jetzt freisetzen. Weißt du, es ist nicht zu spät. Es ist auch nicht irreparabel. Es ist auch nicht so, okay, jetzt ist mein Leben eine Mess, jetzt ist mein Leben ein Durcheinander, jetzt ist mein Leben ein Chaos und deswegen kann Gott nichts mehr tun. Nein. Nein. Schließ mal deine Augen, schließ mal eure Augen, die ihr hier vorne seid, auch ihr alle anderen. Schaut einfach auf Jesus. Schaut auf Jesus. Also dies ist das ewige Leben, dass sie Jesus Christus erkennen. Und Jesus Christus sagt dir heute Abend, ich habe dir vergeben. Ich habe dir vergeben. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn du deine Sünde bekennst, wenn du es mir sagst, wenn du es mir gibst, dann bin ich treu und gerecht, dass ich dir die Sünde nicht nur vergebe, sondern dich auch reinige von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, da ist nicht nur Vergebung, sondern da ist auch Reinigung. Und Reinigung bedeutet, es ist nichts mehr davon zu sehen. Es ist nichts mehr davon zu sehen. Halleluja. Also wenn du heute hier vorne bist, und ich glaube, ihr habt alle Jesus schon um Vergebung gebeten, weil das war das Wort, dann gilt für euch, und das spreche ich euch zu, 1. Johannes 1, Vers 9, er ist treu und gerecht und er vergibt euch nicht nur, sondern er reinigt euch. Halleluja. Und ich spreche dir jetzt zu, in Jesu Namen, da ist ein Neuanfang. Heute Abend ist es das Alte ausgewischt, ausgelöscht und da beginnt etwas völlig Neues. Heute Abend, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Das Alte ist vergangen. Oh, siehe, Neues ist geworden. Das ewige Leben, das ist das ewige Leben, dass sie den einzig wahren Gott und den, den er gesandt hat, Jesus Christus, erkennen. Halleluja, das ist das ewige Leben. Und in dem ewigen Leben ist alles neu. Es ist nicht das ewige Leben nach dem Tod nur, sondern es ist das ewige Leben jetzt. Da ist ewig neues, sprudelndes Leben. Gott tut Neues, Gott tut Neues. Das Alte ist vergangen, es ist ausgelöscht, es ist ausgewaschen, es ist vorbei. Es ist erledigt, es ist nichts mehr davon übrig. Nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr. Oh, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dies ist das ewige Leben. Das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennt. Den, der ihr vergeben hat, den, der am Kreuz für die Sünde gestorben ist, sodass sie wirklich ein für alle Mal erledigt sein kann. Keine Sünde kann erledigt werden, ohne dass das Opfer vom Kreuz darüber geht. Weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Halleluja. Aber die Gnadengabe Gottes, ewiges Leben in Christus Jesus. Halleluja. Er hat den Tod genommen und somit hast du Leben, neues Leben, neues Leben, neues Leben, neues Leben, neues Leben, neues Leben. Oh, neues Leben, Halleluja, Halleluja, oh, Halleluja, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus für dein neues Leben, Herr, danke Jesus für dein neues Leben, Herr, danke Jesus, Herr, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, das ewige Leben ist geworden, neues, ewiges Leben ist geworden. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, oh Halleluja. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, sieh es auf ihm, sieh es auf ihm, sieh es auf ihm, sieh es auf ihm, sieh es auf ihm, auch du, Halleluja, er selbst nahm deine Sünde mit sich ans Kreuz. Und er trug sie mit sich fort in Jesu Namen, frei und los. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und jetzt sprecht mir einfach mal folgendes Bekenntnis nach und sagt: Herr Jesus, danke für deine Vergebung, danke für deine Reinigung. Heute Abend entscheide ich mich, deinem Wort zu glauben und ich werde das nie wieder zurückholen. was ich gesündigt habe, was ich falsch gemacht habe. Es ist vergangen. Ich erachte es für erledigt. Jetzt bin ich die Gerechtigkeit Gottes. Und der Teufel hat an mir nichts mehr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und bei diesem Bekenntnis bleibt ihr. Halleluja. Bei diesem Bekenntnis bleibt ihr. Oh, Halleluja. Und dies ist das ewige Leben, dass ihr Jesus Christus erkennt. Das heißt, halte dich einfach nah an ihm auf. Wie viele von euch hier im Raum wollen einfach so nah wie irgend geht an Jesus sein? Weißt du, er hat dich tatsächlich für die Einheit mit ihm bestimmt. Komm, lass uns nochmal aufstehen. Halleluja. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns wirklich heute Abend wirklich die Person auch von Jesus so groß machen will. Weißt du, einfach die Beziehung, die Liebe zu ihm so groß machen will, dass es dich wirklich überwältigt, dass es dich mitnimmt, dass es dich wegnimmt, dass du nie wieder zweifelst, weißt du, dass er dich liebt und dass er für dich ist und auch nie wieder zweifelst, dass du ewiges Leben hast, weil dies ist das ewige Leben, dass sie ihn, Jesus Christus, den der Vater gesandt hat, erkennen. Halleluja, das ist das ewige Leben. Du erkennst ihn, du siehst ihn. Er ist dir vor Augen gemalt. Er ist hier heute Abend. Er ist hier heute Abend. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich glaube, dass Jesus noch jemand heilt mit einem Herzproblem. Und zwar hast du schon seit einigen Jahren ein Herzproblem, aber dem ging noch etwas anderes voraus. Das hat er mir so gezeigt. Da gab es wirklich so eine Situation in deinem Leben, wo wirklich du sehr stark verletzt worden bist und wo wirklich wie so ein Schwert dir ins Herz gestoßen wurde. Nicht physisch, aber seelisch, wie boah. Wirklich ins Herz hinein. Und dann hat es eine Weile gedauert, aber so ein paar Jahre oder eine Zeit später einfach begann es dann tatsächlich auch mit physischen Herzproblemen. Vielleicht hast du das noch nie miteinander in Verbindung gebracht, das eine mit dem anderen. Aber wenn du drüber nachdenkst, ist es tatsächlich so. Es gab dieses einschneidende Erlebnis, dieses Schwert, das wirklich durch dein Herz ging. Und dann irgendwann haben diese Herzprobleme auch im Physischen begonnen. Wen betrifft es? Wenn du hier bist, streck einfach mal deine Hand aus. Wenn dich das betrifft, ist da, ja, okay, es sind sogar zwei, okay, oder drei sogar, okay. Dann kommt einfach ganz schnell nach vorne. Wenn du über Livestream zuschaust und das ist auch für dich, dann nimm das einfach mit, auch für dich. Ja, weil Jesus möchte gerade jetzt wirklich die Herzen heilen. Kommt einfach hier nach vorne. Jesus möchte gerade jetzt die Herzen heilen. Legt mal eure Hand auf eure Herzen, gerade jetzt. Oh, ja, und ich sehe das. Ich kann es richtig fühlen, den Schmerz von Jesus, den er hat auch in Bezug auf das, was dir passiert ist. Diesen Schmerz von Jesus. Weißt du, du hast diesen Schmerz empfunden und dieses Schwert, das durch dein Herz durchging. Aber weißt du, Jesus möchte dir heute sagen, ich habe diesen Schmerz auch gefühlt. Ich habe das auch gespürt. Ja, ich habe es sogar auf mich genommen. Ich habe es auf mich geladen. Dieser Schmerz war mit mir am Kreuz. Dieser Schmerz war mit mir. Und auch als du das erlebt hast, war ich da und war ich bei dir. Und ich habe mit dir in dem Moment gelitten. Aber heute bin ich hier, weil ich auch mit dir auferstanden bin. Weil ich mit dir zu neuem Leben gekommen bin und in dem Namen Jesu Christi setze ich jetzt diesen heilenden Balsam von Gilead über dein Herz frei. In dem Namen Jesus. Danke Vater, dass all das, was damals hineingekommen ist, in dieses kostbare Herz, dass es jetzt meine Schwester verlässt in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Oh, da ist Heilung für dein Herz. Da ist Heilung für dein Herz. Oh, du bist keine Verlassene, du bist keine Verlassene, sagt er, sondern du bist meine Geliebte, du bist meine Angenommene, du bist meine kostbare Braut, du bist meine kostbare Schwester, du bist mein Augapfel, du bist mein Augenstern, sagt Jesus. Oh, und da ist seine Liebe. Oh, das ist seine Liebe, die jetzt in dein Herz fließt. Das ist seine Liebe, die jetzt dein Herz berührt. Das ist seine Liebe, die jetzt dein Herz neu macht. Oh, gerade jetzt. Und wir sagen, Herz, funktioniere normal. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Völlige Wiederherstellung. Oh, völlige Wiederherstellung. Keine Herzprobleme mehr. Keine Herzprobleme mehr. Keine Herzprobleme mehr. Deine Hand auf dein Herz. Wo ist dein Herz? Nee, da, ja. Leg deine Hand da drauf. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesu Namen. Oh. Oh. Ich sehe, wie die Engel Gottes in deinem Herzen operieren. Die Engel Gottes, ich sehe, wie fleißige Hände, wie so mit Nadel und Faden fast, wie sie in deinem Herzen operieren. In Jesu Namen. Danke, Vater, für vollkommene Wiederherstellung. Danke, Vater, für vollkommene Wiederherstellung für dieses Herz. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Wie viele von euch lieben Jesus? Halleluja. Oh, er ist wunderbar. Halleluja. Er liebt dich so sehr. Oh, Jesus. Er hat dich nicht vergessen. Sondern er liebt dich so sehr. Bam. Schicki. Schicki die in den Himmel rein. Schicke die in den Himmel rein. Danke, Jesus. Oh, streck deine Hände aus zu ihm. Er ist hier, seine Gegenwart ist hier. Oh, oh, oh, oh. Oh ja, lass uns noch mal ein bisschen das im Geist singen. Er möchte dir heute Abend wirklich Jesus vor Augen malen in seiner Liebe. Ich spüre so diese Sehnsucht des Heiligen Geistes, wirklich dir Jesus vor Augen zu malen heute Abend. Oh, den Gekreuzigten. Oh, den Auferstandenen. Oh, den Verherrlichten. Hey, oh, oh, jemand kann noch ganz schnell nach vorne kommen, und zwar du, ich sehe, du hast so Kribbeln in deinen Fingern und in deinen Zehen. Spiel einfach weiter. Kribbeln in deinen Fingern und in deinen Zehen. Das hängt mit den Nerven zusammen und Jesus möchte dich freisetzen. Komm ganz schnell nach vorne, wenn dich das betrifft. Du weißt es, wenn dich das betrifft. Komm so schnell nach vorne, wie du kannst. Halleluja, come on, come on, halleluja. Streck deine Hände aus. Halleluja, in den Fingern und in den Zehen. Ja, in Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Kraft. Danke für deine Power. Oh, in Jesu Namen. Heilung geht durch deinen Körper. Heilung von Kopf bis Fuß. Heilung durch die Nervenbahnen. Heilung durch die Muskeln, die Sehnen, die Nerven, die Bänder, die Wirbel, die Bandscheiben, die Gelenke jetzt in dem Namen Jesus. Göttliche Ordnung. Ich sehe, wie der Heilige Geist seine Wirbelsäule streckt gerade jetzt. Oh, Jesus. Er streckt deine Wirbelsäule. Er streckt deine Wirbelsäule. Oh, er streckt deine Wirbelsäule. Halleluja. Oh, da ist es. Da ist es, da ist es, da ist es, da ist es, da ist es, da ist es. Woo! Jesus. Oh, Jesus. Woo! Halleluja. Halleluja. Kribbeln in den Fingern und in den... Kommt es nur in der Bauchspeicheldrüse? Und da ist eine Entzündung, aber ich glaube nicht, dass dieses Kribbeln in den Fingern kommt. Ist daher? Das weiß ich nicht. Ja, weil ich habe gesehen, dass Jesus deine Wirbelsäule streckt. Aber jetzt kommt auch deine Bauchspeicheldrüse in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, jetzt, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Dieses Kribbeln hört jetzt auf und diese Taubheit hört auf. In Jesu Namen sei frei und los. Jesus. Oh, sei frei und los. Woo. Hey, oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Vater, für deinen Geist. Danke, Herr, dass diese Taubheit in den Zehen und in den Fingern aufhört, dass diese, oh, diese Schwäche, oh, du Geist der Schwäche, komm raus. Komm raus jetzt in dem Namen Jesus. Komm raus jetzt in dem Namen Jesus. Komm raus jetzt in dem Namen Jesus. Oh, komm raus jetzt in dem Namen Jesus. Du Geist der Schwäche, komm raus jetzt in dem Namen Jesus. Verlass diese kostbare Tochter Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Wie ist es denn mit deinem Kribbeln? Besser, danke. Merkst du noch Kribbeln? Nee. Ist weg. I'm on fire. You are on fire. Halleluja. Was ist da? Goldstaub auf dem Boden. Ja, das kommt bei uns öfters vor. Okay. Halleluja. Preis den Herrn. Du, wie lange hattest du dieses Kribbeln in deinen Fingern und in deinen Zehen? Du hast es richtig stark gespürt heute Abend. Und jetzt ist es weg. Okay, du hast eine Entzündung gehabt. Ja, okay. Amen, amen. Aber jetzt ist Kribbeln vor komplett weg. Ja, komplett weg, danke. Halleluja, gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du sie stark machst, gesund machst, aufrichtest und dass diese Kraft in ihren Körper hineinkommt. Gerade jetzt, gerade jetzt, gerade jetzt. Richte sie auf, richte sie auf, richte sie auf. In Jesu Namen. Oh, Jesus. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja. Was spürst du jetzt gerade? Hast du noch was von diesem Kribbeln in deinen Fingern? Jetzt ist es gerade weg. Jetzt ist es weg. Halleluja. Preis den Herrn. Und in den Zehen? Ja, auch weg. Was? Auch weg. Da ist auch weg. Halleluja. Danke, Jesus. Und Jesus stärkt deine Bänder, Sehnen, Nerven, deine Wirbel in Jesu Namen. Und er macht dich stark und er richtet dich auf. Halleluja. Das ist der Anfang. Aber es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Das Wunder ist am Wirken. Der Geist der Schwäche ist schon besiegt am Kreuz von Golgatha. Halleluja. Oh, geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, komm, gib mir Jesus mal so richtig kräftigen Applaus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke für deine Kraft. Danke für deine Kraft, die hier ist. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe, Jesus ist am Werk. Halleluja. Und du lernst ihn immer mehr kennen. Von Tag zu Tag mehr. Amen. Halleluja, das ist, was er will. Oh, wir danken ihm. Halleluja. Wow, so eine starke Gegenwart Gottes auch heute Abend. Weißt du, es nimmt immer zu. Von Treffen zu Treffen nimmt es zu. Von Gottesdienst zu Gottesdienst nimmt es zu. Halleluja. Halleluja. Pass mal auf, mach mal etwas. Einfach ein Akt des Glaubens. Und nimm einfach mal deine beiden Hände und tu mal deinen Nachbarn anschauen und sag einfach mal, mehr von Jesus. Halleluja. Amen. Oh, Halleluja. Spielt ruhig weiter. Spielt weiter im Hintergrund. Spielt weiter. Halleluja. Mehr von Jesus. Oh, mehr von Jesus. Oh, mehr von Jesus. Auch hier über Livestream. Mehr von Jesus. Mehr von Jesus für euch über Livestream. Mehr von Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, yeah, come on. Jesus. Oh, wir beten dich an, Jesus. Oh, wir machen deinen Namen groß. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja, Heiliger Geist. Komm noch mehr, Heiliger Geist. Fall auf deine Kinder. Fall, Heiliger Geist. Fall auf deine Kinder. Mach ihn Jesus lebendig. Fall auf deine Kinder. Jetzt wollen wir unseren wunderbaren Gast heute Abend noch mal begrüßen, der hier in unserer Mitte ist. Philipp Schmerold aus Österreich. Halleluja. Ein mächtiger Mann Gottes, vom Gott mächtig gebraucht und bestätigt. Halleluja. Wir freuen uns, dass wir ihn kennen dürfen. Wir freuen uns, dass er unser Freund ist. Halleluja. Amen. Geben wir ihm nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Geht's euch gut heute Abend? Wow, 99,999% sehen so richtig gut aus heute. Trotz Maske und allem. Oh, Halleluja. Lasst uns nochmal gemeinsam aufstehen. Ja, wir sind schon wieder viel zu lange gesessen jetzt. Danke, Jesus. Heb nochmal deine Hände zum Herrn. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist. Weißt du, der Heilige Geist ist eine Person und wir dürfen ihn immer mehr kennenlernen. Er möchte uns hineinführen in alle Wahrheit. Er möchte uns Jesus offenbaren. Halleluja. Und weißt du, der Heilige Geist ist wie so ein Gentleman, großteils zumindest. Während ich gesagt habe, der Heilige Geist ist ein Gentleman, ist mir gerade die eine Situation eingefallen, wo ich in meinem Zimmer stundenlang gebetet habe und ich wäre dann fast gegen mein Bücherregal geflogen. Also da war er nicht wie ein Gentleman. Aber er ist meistens wie ein Gentleman. Halleluja. Und weißt du, er möchte, dass wir ihm immer mehr Raum geben in unserem Leben. Und dass wir uns komplett öffnen für sein Wirken, sodass er auch in uns wirken kann, sodass er die Frucht hervorbringen kann. Halleluja. Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Halleluja. Wie viele wollen immer mehr so werden wie Jesus? Halleluja. Und weißt du, das soll Hand in Hand gehen. Die Frucht des Geistes und die Gaben des Geistes. Ich sehe das gerade wie so einen Strom, der aus deinem Leben rausfließt, die Frucht des Geistes und die Gaben des Geistes, der Charakter Christi und die Power Christi. Halleluja. Wir werden immer mehr so wie Jesus. Halleluja. Und weißt du, er transformiert uns. Wir sind schon transformiert und er transformiert uns immer noch. Kolosser 2 sagt, wir sind komplett in Christus. Sag mal, mir fehlt nichts. Viele Christen laufen immer rum, sie meinen, ihnen fehlt die ganze Zeit etwas. Weißt du, ich habe Christen kennengelernt, die wollen ständiger doppelte Salbung, haben noch nicht einmal was mit der Salbung gemacht, die sie schon haben. Aber wollen die ganze Zeit eine doppelte Salbung oder eine dreifache Salbung. Du musst die Salbung freisetzen, die du hast. Halleluja! Dann erlebst du das Übernatürliche. Oh, lass uns nochmal ausstrecken zum Herrn. Es ist eine Frau hier im Raum. Es ist auf einem Ohr, du hörst auf einem Ohr viel schlechter als auf dem anderen Ohr. Wo ist diese Frau? Auf einem Ohr hörst du viel schlechter als auf dem anderen. Okay, das bist du. Komm mal kurz nach vorne. Oh, danke, Herr Jesus. Wir danken dir, Heiliger Geist. Ist es das Ohr? Der Arzt hat es gesagt, aber ich weiß es nicht. Okay, aber kannst du das heute feststellen? Auch du hörst auf einem Ohr schlechter? Okay. Und weißt du, wie gut du hörst oder wie schlecht? Prozentsatz? Vor einem halben Jahr hat der Arzt gesagt, ich brauche ein Hörgerät, dann bin ich hier gewesen und dann bin ich wieder beim Arzt gewesen und hat er gesagt, jetzt kriege ich eigentlich kein Rezept mehr, aber ich habe es doch jetzt gemacht. Er musste das alte nehmen, aber ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Okay, hey, ich habe den Eindruck, weißt du, wenn du schon glaubst, von Gott was empfangen zu haben, dann musst du jetzt nicht unbedingt nochmal Gebet empfangen. Bleib mal kurz hier. Das prüfen wir noch ein bisschen. Du hast auch ein. Bleib kurz hier. Du hast, ich habe jetzt Hörgeräte im Test. Ich höre rechts 30% weniger und links 38%. Okay, lass uns beten. Mach sie mal kurz weg, ja? Halleluja. Oh, danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Okay. Du hörst mich jetzt, wenn ich von hier mit dir spreche? Ja. Ich werde dir jetzt ein paar Sätze sagen und schließ deine Augen. Und wenn du mich hörst, dann wiederholst du, was ich dir sage, okay? Du bist Gottes geliebtes Kind. Du bist Gottes geliebtes Kind. Jesus liebt dich. Na, du sag es laut. Okay, das hast du nicht mehr gehört. Lass uns beten. Halleluja. Oh, Rabasatanabadabashi. Halleluja. Halleluja. Ich habe das so, ist es so, hast du gesagt, 30%? 30 und hier 38. Okay, beten wir für das 30, weil der Herr hat mir gesagt, 30 und 40%. Ist jemand hier auch mit 30 und 40 noch? Halleluja. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Oh, danke, Jesus. Oh, Vater, wir danken dir für deine Heilungskraft. Vater, ich danke dir auch, dass du sagst, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Und ich spreche dir das jetzt zu. Wir haben das so oft erlebt, dass Leute von Gehörproblemen geheilt worden sind, sei es Tinnitus, kompletter Gehörschaden oder was auch immer. Und ich danke dir, Vater, ich lege das alles zusammen jetzt, die Kraft des Zeugnisses in Jesu mächtigen Namen. Und ich befehle diesen Ohren aufzugehen in Jesu mächtigen Namen. 100%. Halleluja. Orabasete de Bese von 30 auf 40, auf 50, auf 60, auf 70, auf 80. Auf 90, auf 100%, auch das andere Ohr auf 90, auf 100%, in Jesu mächtigen Namen. Oh, ich danke dir, dass du etwas tust jetzt in diesen Ohren. Halleluja. Das war ganz interessant, weil ich habe gespürt, Gott hat schon etwas begonnen, während du deine Hörgeräte rausgetan hast. Manchmal ist es so ein einfacher Akt des Glaubens, wenn Leute so simple Sachen tun, wie dass sie etwas weglegen. Ich habe mal für jemanden gebetet, der hatte so eine Hüftoperation und er hat einfach seine Krücke weggeschmissen. Also sie weggeschmissen hat, war geheilt. Halleluja. Weißt du, Gott liebt diesen kühnen Glauben manchmal. Und Schwester, ich spreche dir das jetzt zu. Du hast im Glauben deine Hörgeräte schon rausgetan. In diesem Moment hat Gott begonnen, etwas zu tun in deinen Ohren. In dem Moment, wo du sie selber rausgegeben hast. Es war nicht die Handauflegung, es war dein Akt des Glaubens. Aber jetzt ist es auch die Handauflegung. Vater, ich danke dir für komplette Wiederherstellung von diesen Ohren in Jesu mächtigen Namen. Ears open in the name of Jesus. Open in the name of Jesus. Ears open in the name of Jesus. Open in the name of Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Sag mal, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass es immer mehr zunimmt jetzt. Lass deine Augen geschlossen. Dass es immer mehr zunimmt, lass deine Augen geschlossen. Halleluja. Habt ihr gemerkt, ich bin noch weiter weggegangen als vorher. Ich gehe noch weiter weg. Du bist Gottes geliebtes Kind. Du bist Gottes geliebtes Kind. Okay. Hast du es gehört? Ja. Gottes Kind war dabei, aber da war noch mehr. Oh, danke, Jesus. Vater, ich danke dir für das, was du tust, Herr. Oh, wir geben dir alle Ehre für das, was du begonnen hast, für den Prozess, Herr. Aber wir danken dir für mehr, Herr. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass du diese Ohren komplett öffnest heute Abend in Jesu mächtigen Namen. Ich gebe dir alle Ehre für das, was du begonnen hast in Jesu Namen. Ich danke dir, Vater. Open in the name of Jesus. Open in the name of Jesus. Open in the name of Jesus. Ears open in the name of Jesus. 100%, 100% in the name of Jesus. Hallelujah. Danke, Jesus. Ja, Jesus war dabei. Halleluja. Nochmal. Jesus ist hier. Halleluja. Halleluja. Okay. Ich glaube, ihr habt vielleicht sogar Mühe, aus dieser Entfernung das zu hören. Aber was spürst du jetzt bei deinen Ohren? Im Moment nichts. Wie würdest du es jetzt einschätzen, wo es vorher 30% war, wie ist es jetzt von deiner Einschätzung her, wenn du mich so reden hörst? Ich habe immer nur mit dem Leisen so große Schwierigkeiten, wenn man so leise spricht. Das Laute hat mir nicht so viel aus, aber das Leise, das war das. Okay. Und das konntest du ja besser hören jetzt. Ging besser, ja. Ja, und wie viel besser würdest du sagen? Vielleicht 20%. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Das ist dein rechtes Ohr. Ja, aber das ist das Schlimmere. Aber da hast du ja gesagt, du hörst 80%. Nee, da habe ich 38%. Okay. Und hier habe ich bloß 30% Verlust. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Vater, wir danken dir für das, was du tust heute in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Von 50 auf 60, auf 70 in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Auf 100 in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Wenn ich jetzt so schnipse, kannst du das hören? Ja. Kannst du es noch immer hören? Kannst du es noch immer hören? Kannst du es noch immer hören? Du kannst es noch immer hören? Kannst du es noch immer hören? Kannst du es noch immer hören? Kannst du es noch immer hören? Halleluja. Ich glaube, das sind mehr als 50%. Oh, danke. Ich danke dir, Jesus, für das, was du begonnen hast hier. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Oh, danke, Vater, für diese Heilung, für diese Wiederherstellung. Wir geben dir alle Ehre in Jesu mächtigen Namen. Ist da noch jemand da mit einem Gehörproblem? Wie schlecht hören Sie? Ich kann die Predigt nicht hören. Und auf dem Ohr kann ich den Wecker nicht hören und ich habe Ohrgeräusche. Okay. Wenn ich so mache, kannst du mich hören? Ja, das kann ich hören. Okay, wenn ich was leise sage. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Kannst du nicht hören? Okay, Frau mit Heilung für ihre Ohren, können Sie bitte für sie beten? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Halleluja. Lass uns unsere Hände ausstrecken zu ihr. Danke, Jesus, für Wiederherstellung. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Frau mit guten Ohren, gehen Sie mal hierher. Und jetzt testen Sie mal mit ihr aus, ob sie hören kann. Hey, das kann aber ich auch nicht hören, gell? Also, und ich habe gute Ohren, okay? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Probieren wir es nochmal. Halleluja, du hörst noch nichts? Okay, merkst du, dass etwas besser ist oder ist es noch gleichbleibend? Okay. Oh, Halleluja. Frau mit gesunden Ohren, beten wir nochmal für Sie. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Noch jemand da mit den Ohren? Okay, komm du auch her. Halleluja. Oh, Vater, ich danke dir in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Ich befehle diesen Ohren aufzugehen, geheilt zu sein. Hast du auch sowas wie ein Tinnitus oder sowas? Ich habe Ohrgeräusche wie Strom, wenn zwei Enden aneinander kommen. Okay. Oh, Halleluja. Oh, Vater, ich danke dir. Ich nehme jetzt Autorität über diesen Tinnitus. In Jesu mächtigen Namen spreche ich Heilung aus und Wiederherstellung. Dieser Tinnitus muss rausgehen in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Liebe Frau, ich habe den Eindruck, gehen Sie mal zu einem ruhigen Raum und testen Sie das mal ein bisschen aus. Aber bleiben Sie unterm Wort, okay? Bleiben Sie unterm Wort und testen Sie es dann ein bisschen aus. Und ich glaube, am Ende der Versammlung tut sich etwas. Sie hören gar nichts von der Predigt. Vater, ich bete, dass sie die Predigt hören kann, in Jesu Namen. Halleluja. Ich danke Jesus, dass du jetzt in diesem Moment ihre Ohren so weit aufmachst, dass sie die Predigt hören kann. Halleluja. Und dass sie es selber dann später austesten kann, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Was ist mit ihren Ohren? -35% links, -25% rechts. Okay, also... Sie können 75% hören. Okay. Ja. Schließen Sie mal Ihre Augen. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Ich habe was anderes gesagt. Jesus ist König. Jesus ist König. Jesus ist hier. Das konntest du nicht mehr hören. Halleluja, ich danke dir, Jesus. Halleluja. Oh, Rabasotodoboshi, Halleluja. Oh, ich danke dir, Vater, für deine Heilungssalbung. Halleluja. Ich danke dir, dass deine Gegenwart hier in diesem Raum ist, Herr. Und ich danke dir, Vater, dass du unsere Schwachheiten und unsere Leiden getragen hast, Herr. Halleluja. Ich spüre gerade, wie Gott dir zuspricht. Sei stark und mutig, fürchte dich nicht. Sei so wie Josua, sei stark und mutig. Da ist etwas, was Gott in dich hineingelegt hat. Wende es an, sei stark und mutig. Halleluja. Oh Vater, ich spreche jetzt zu diesen Ohren, dass sie komplett aufgehen. Ears open in the name of Jesus. Halleluja. Ohren, öffnet euch in Jesu mächtigen Namen. Komplette Wiederherstellung und komplette Heilung in Jesu mächtigen Namen. Open in the name of Jesus. Open in the name of Jesus. Open in the name of Jesus. Ohren, öffnet euch in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Halleluja. Doing. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ohren öffnet euch in Jesu Namen. Praise you, Jesus. Ohren öffnet euch in Jesu Namen. Halleluja. Wie sind deine Ohren jetzt? Merkst du einen Unterschied oder wie sind deine Ohren jetzt? Halleluja. Bitte? Leichter. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Leuchten ist gut. Halleluja. Danke, Jesus, für komplette Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen. In Jesu mächtigen Namen. Komplette Wiederherstellung. Be healed in the name of Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus ist hier. Jesus ist König. Jesus ist König. Jesus ist hier. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Test's auch ein bisschen aus noch im Verlauf der Versammlung und setz dich nieder. Ich glaube, Gott möchte es komplett gut machen bei allen drei von euch. Halleluja. Oh, Gott segne dich. Halleluja. Lass uns mal dem Herrn einen Applaus geben. Danke, Jesus. Halleluja. Du auch noch wegen den Ohren hier, oder? Okay, Halleluja. Oh, stehen wir noch mal gemeinsam auf. Oh, danke, Jesus. Weißt du, der Heilige Geist ist eine Person und er möchte, dass wir Jesus immer mehr ähnlich werden. Weißt du, Jesus immer mehr ähnlich werden bedeutet auch, immer mehr im Übernatürlichen zu wandeln. Es gibt manche Christen, die sind so griesgrämig und sie meinen, sie sind besonders gut drauf, weil sie viel wissen und weil sie recht ernst sind. Hast du gewusst, dass Ernstsein keine Frucht des Geistes ist? Nicht in meiner Bibel. Nicht einmal in der Hoffnung für alle. Wo du von den Theologen fast gesteinigt wirst, wenn du aus der zitierst. Ich zitiere öfter aus der Hoffnung für alle auch. Halleluja, weil ich bin ein junger Kerl. Ich predige manchmal zu Jugendlichen und so. Muss ein bisschen relevant sein und so. Weißt du, was ich meine? Oh, der Heilige Geist möchte, dass wir immer mehr so werden wie Jesus. Denn, weißt du, ein Bein ist so die Reinheit und der Charakter von Jesus. Und das andere Bein ist so die Kraft Jesu. Halleluja. Er hat gesagt in Johannes 20, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Weißt du, unser Vorbild ist Jesus. Manche sagen, ja, Paulus ist mein Vorbild, weil das war so ein Ultra-Haut-Rauf-Missionar. Bleib noch ein bisschen da. Manche sagen, der Paulus ist mein Vorbild, weil das war so ein Ultra-Haut-Rauf-Missionar. Und das ist vielleicht ein Vorbild, aber das ist nicht das Vorbild. Jesus ist das Vorbild. Halleluja. Und weißt du, wir sind im Abbild Gottes geschaffen. Sag mal, ich bin im Abbild Gottes geschaffen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, hey, du schaust so aus wie Jesus. Hey, und ich glaube wirklich, das ist etwas, das sollen wir uns zusprechen. Ich glaube wirklich, das ist etwas, das sollen wir uns zusprechen. Sei die Person, die anderen Christen das Gute zuspricht. Sei die Person, die das Gold findet in deinem Mitmenschen. Halleluja. Weißt du, es ist leicht, den Dreck zu finden. Du musst nicht besonders prophetisch sein, um das Negative zu finden bei jemandem. Da bist du gar nicht so prophetisch, wie du meinst vielleicht. Wenn du merkst, ja, die Person hat solche Probleme. Bist vielleicht gar nicht so prophetisch, wie du meinst. Diese Person ist kein so guter Christ wie ich, weil die gehen nicht regelmäßig. Bist vielleicht gar nicht so prophetisch, wie du meinst. Weißt du, wenn du prophetisch bist, wenn du die Gaben und die Berufungen Gottes sehen kannst auf dem Leben einer Person, Halleluja, so wie ich sie auf dir gerade sehe. Komm mal nach vorne. Halleluja. Ja, du. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Oh, ich danke dir, Vater, Träume und Visionen, dass du sie im Prophetischen gebrauchen wirst. Weissagung, Halleluja. Ich spüre so einen Geist der Weissagung auf dir, Worte, die Leben sprechen, Worte, die Leben bringen. Und es gibt hier in diesem Raum eine ganze Reihe von Leuten, denen hast du Worte des Trostes zugesprochen, du hast ihnen Worte des Lebens zugesprochen, Worte der Ermutigung, und Gott möchte darauf jetzt so seinen Fokus lenken, damit du weißt, er hat dich auf diese Art und Weise gebraucht. So diese Gift of Encouragement, da ist so eine Gabe der Ermutigung auf deinem Leben. Kann das vielleicht jemand bestätigen, der sie kennt in dieser Gemeinde? Ich kenne dich nicht persönlich. Kann das jemand bestätigen, dass sie sowas wie eine Ermutigerin ist? Wer kann das bestätigen? Ich habe nämlich so den Eindruck, dass da eine ganze Reihe von Leuten da sind. Ihr könnt das bestätigen, dass sie für euch schon öfter so eine Ermutigung war. Du hast eine Gabe der Ermutigung von Gott bekommen, und Weissagung ist ein Weg, wie du Ermutigung, Erbauung, Trost und Ermahnung zuteilst. Manchmal mehr Ermutigung und manchmal mehr Ermahnung. Ich danke dir, Jesus, für diese Gabe der Ermutigung. A gift of encouragement. Halleluja. A gift of encouragement. Ich sehe, wie du Leute auferbaut hast, indem du ihnen einfach Positives zugesprochen hast. Halleluja. Indem du ihnen einfach Gutes zugesprochen hast. Und Gott gebraucht dich mächtig auf deine Art und Weise. Auf diese Art und Weise. Nimm das heute für dich an. Sag ich, nimm's an. Weil das ist nicht das Einzige, aber du hast die Gabe der Ermutigung. Du hast die Gabe der Ermutigung. Und ich danke dir, Vater, dass das auch in größerem Maße aktiviert bist. Du bist eine Ermutigerin. Und ich danke dir, dass du ihr zeigst, wenn irgendjemand down ist, wenn irgendjemand depressiv ist, dann ist sie, das Wort, das sie von dir hat, Herr, die Kraft, dass die Person da rausholt in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Weißt du, Gott möchte, dass wir positiv gesinnt sind. Und damit meine ich nicht nur positives Denken, ich meine Wort Gottes gesinnt sein. Was sagt Philipper 4, Vers 8? Alles, was wahrhaftig, rein, lobenswert, gerecht, alles, was lobenswert ist, alles, was irgendeine Tugend ist oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Halleluja. Ich komme erst zu meiner Message in ein paar Minuten, aber der Herr hat mir so gezeigt, für diese Session, dass es wichtig ist, wie du denkst, es ist wichtig, wie du sprichst und es ist wichtig, wie du handelst. Und ich glaube, das ist so dieser Schlüssel, den Gott Josua gegeben hat. Er hat gesagt, sinn nach über mein Wort, über mein Gesetz, handle danach und tue das, was du gelesen hast. Gott hat zu ihm gesagt, lies es, sinn darüber nach, sprich es und tu es. Halleluja. Ich glaube, das ist ein Schlüssel für uns, dass wir immer mehr so werden wie Jesus, weil es hat viel mit Gesinnung zu tun. Oh, weißt du, wenn wir von Transformation sprechen, ist es wichtig, dass wir unsere Bibel ein bisschen kennen. Wie viele kennen ihre Bibel ein bisschen? Als du von Neuem geboren wurdest, Johannes 1, Vers 12 sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, all denen, die an seinen Namen glauben. In anderen Worten, du hast die Autorität bekommen von Gott, dass du dich jetzt Kind Gottes nennst. Mich macht's happy. Und Pastor Georg auch. Also Pastor Georg ist mein Erweckungsbruder. Halleluja. Und weißt du, es macht dich happy. Als du von Neuem geboren worden bist, was passiert ist, ist dein Geist ist zu 100% erneuert worden. Und wenn Gott dich anschaut, dann sieht er Jesus. Deshalb sagt die Bibel in 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Alles ist neu geworden. Warum weiß ich das? Das war mein Taufvers. Halleluja. Vielleicht hast du auch einen coolen Taufvers gehabt. Das war mein Taufvers. Mein Pastor damals hat gesagt, das ist der Taufvers für dich. Jetzt habe ich gedacht, okay, wenn der das sagt, dann ist das der Taufvers für mich. Aber vielleicht war das nicht dein Taufvers. Es ist wichtig, dass wir das Erlösungswerk verstehen. Halleluja. Weißt du, das Evangelium ist nicht nur, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Das Evangelium ist, dass wir mit Jesus gestorben sind. Das Evangelium ist, dass wir mit Christus begraben worden sind, dass wir mit Christus auferweckt worden sind, dass wir mit Christus in himmlische Regionen mitversetzt. Wow! Mitversetzt! Deshalb sagt die Bibel, wir können jetzt Botschafter Christi sein. Deshalb sagt die Bibel, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Halleluja. Das bedeutet, du bist bereits transformiert. Sag mal, ich bin schon transformiert. Ja, aber Pastor Philipp, du hast gerade gesagt, wir sind schon transformiert und wir werden aber noch transformiert. Jetzt hast du gesagt, wir sind schon transformiert. Wo werden wir denn dann noch transformiert? Ist das eine Frage heute Abend? Okay, ich sehe ein paar Hände. Hier oben werden wir noch transformiert. Amen. Deshalb sagt Römer 12, passt euch nicht diesen Weltlauf an. Hey, ich sag's dir, wenn du die Güte und die Nähe Gottes schmeckst, Weltlauf anpassen. Hey! Hey, wenn du die Güte und die Nähe Gottes schmeckst, du darfst dich niedersetzen. Vielleicht stehen wir in ein paar Minuten wieder. Wenn du die Güte und die Nähe Gottes schmeckst, dann haben die Dinge der Welt irgendwann keinen Reiz mehr für dich. Wenn du die Güte und die Nähe Gottes schmeckst, dann haben die Dinge der Welt irgendwie nicht, das glänzt nicht mehr für dich irgendwann. Deshalb hat Jesus gesagt, Johannes 4, Wer von diesem Wasser trinkt, zur Frau am Brunnen, das war physisches, irdisches Wasser. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Gott möchte nicht, dass wir Leute sind, die auf eine ungesunde Art und Weise immer wieder durstig sind. So diesen Seelenschrei haben, oh, ich fühle mich nicht geliebt. Mein Sitznachbar hat mich nicht begrüßt heute. Hey, wahre Geschichte. Es gab einen älteren Christen, er ist schon beim Herrn, ein älterer Christ, der ist schon beim Herrn. Gott segne ihn. Mein Vater ist in eine Freikirche gegangen, älterer Christ ist schon beim Herrn, Gott segne ihn. Ich meine, sowas kann jüngeren Christen auch passieren, okay? Es hat nichts mit dem Alter zu tun, es ist halt einfach ein Detail von dieser Story. Älterer Christ ist schon beim Herrn, Gott segne ihn. Mein Dad in der Freikirche. Und mein Dad redet mit Leuten, älterer Christ ruft bei uns zu Hause an nach dem Gottesdienst. Der Toni hat mich heute nicht gegrüßt. Oh. Weißt du musst nie jemand sein, der jemand anderen anrufen muss, weil du irgendwie dich ungeliebt gefühlt hast, wenn du weißt, wie gegründet du bist in der Liebe Gottes. Weißt du, wenn ich heute hierher komme, um zu predigen und du, ich sag hallo, hey, schön dich zu sehen und du ignorierst mich, ist mir völlig egal. Ich liebe dich trotzdem, weil ich frei von dir bin. Amen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Deshalb lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auferlegen. Wir sind frei, transformiert. Ja, aber Pastor Philipp, jetzt hast du schon wieder gesagt, wir sind transformiert. Du hast aber vorher gesagt, wir werden noch transformiert. Ja, wo werden wir denn dann noch transformiert? Ist das eine Frage heute Abend? Wo wir noch transformiert werden, ist hier oben. Deshalb sagt Römer 12, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln in eurem Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Halleluja! Und deshalb brauchen wir das Wort Gottes. Deshalb brauchen wir ein Wort vom Herrn, dass wir konstant in diesem Transformationsprozess des erneuerten Denkens sind. Warum? Damit wir prüfen können, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wie viele wollen das prüfen können? Ora papa sendere besche. Oh, danke, Jesus. Sprachengebet ist auch ganz wichtig. Ich habe das unterschätzt, das Sprachengebet nicht. Weißt du, es gibt manchmal so charismatische Christen, die werden fast ein bisschen stolz und denken sich, ja, ich möchte so diese großen Gaben. Und das Sprachengebet ist nicht so wie dir. Das Sprachengebet ist der Einstieg für alle anderen. Amen. Amen. Hey, du möchtest einen übernatürlichen Dienst haben, bete viel in Sprachen. Amen. Du möchtest einen übernatürlichen Dienst haben. Versteh, wer du bist in Christus. Versteh, wer Christus ist. Gott hat mir mal gezeigt, die meisten Christen brauchen nicht mehr Hingabe, sie brauchen mehr Offenbarung. Und deshalb diese Message heute, weißt du, dass ich komme nicht her zu dir und bringe dir etwas, ich bringe etwas komplett Neues. Ich predige dir einfach das Wort. Amen. Wir müssen aufhören, dass manchmal, ich brauche die ganze Zeit was Neues. Nein, wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird ja gar nicht mehr dürsten. Amen. Ja, Gott tut immer wieder etwas Neues, aber er baut immer auf dem auf, wer er ist und was er etabliert hat in seinem Wort. Und das ist dieser Schlüssel, dass du ein stabiler Jünger Jesu bist zuerst einmal, auf dem die Salbung Gottes dann so beständig ruhen kann. Halleluja. Dass du nicht so ein Up-and-Down-Christ bist. Du verstehst, wer du bist in Christus und du saugst Offenbarung auf und du bist transformiert. Und hier oben lässt du dich noch transformieren. Und Jesus hat gesagt, wer von diesem Wasser trinkt, von einer irdischen Quelle, den wird immer wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Und manchmal müssen wir da wirklich aufpassen, dass wir Dinge dann nicht falsch verstehen. Ich glaube daran, dass es wichtig ist, dass wir hungrig sind nach Gott, aber ich glaube nicht, dass wir verzweifelt sein sollen. Es ist ein Unterschied zwischen geistlichem Hunger, den sollen wir kultivieren und dürfen wir nie verlieren. Aber sei nie jemand, der verzweifelt ist, weil du bist ein Kind Gottes. Du hast einen uneingeschränkten Zugang. Deshalb sei nicht jemand, der verzweifelt ist. Sei jemand, der von der Quelle des Wassers trinkt und der dann gar nicht mehr durstig ist. Und wie das genau funktioniert, ist interessant, weil, weißt du, ich koche recht gern. Haben wir irgendwelche Köche da? Hey, was ist mit Gleichberechtigung und so? Nicht nur Frauen kochen, okay? Wir Männer dürfen auch kochen. Amen! Halleluja! Ich habe mich echt so, weißt du, zuerst als ich zu kochen begonnen habe, haben manchmal Leute gesagt, ja, das ist ja was für Frauen. Hey, was ist mit Gleichberechtigung? Männer können auch kochen. Amen! Ich lass mich nicht limitieren auf diese Art und Weise. Wenn ich kochen kann, dann koche ich halt ein bisschen. Weißt du, ich koche recht gern und ich koche Burger und alles Mögliche. Ich kann coole Rezepte kochen, Gott sei alle Ehre. Und natürlich, es gibt Rezepte im Internet, also von dem her. So. Auf jeden Fall, ich bete viel in Sprachen, wenn ich koche. Ich bete viel in Sprachen, wenn ich koche. Aber weißt du, ich koche manchmal ein bisschen mehr tendenziell. Und es ist schon mal vorgekommen, dass ich richtig viel gegessen habe und mir ist richtig schlecht gewesen danach. Er hat das schon mal erlebt. War vor ein paar Wochen im Kino mit meinem Bruder einen neuen James Bond angeschaut. Wer hat den neuen James Bond angeschaut? Ja, doch ein paar, okay. Musst nicht anschauen übrigens, okay? Aber du bist auch kein Sünder, wenn du ihn angeschaut hast. Amen? Okay, alles gut. Auf jeden Fall, ich habe so Nachos gegessen und mir war danach ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, war die Soße ein bisschen alt oder so. Der Punkt ist, du kannst etwas Irdisches essen und wenn du hungrig bist, du isst etwas und du bist dann voll. Das ist vielleicht sogar schlecht. Im Reich Gottes ist es ganz interessant, weil wir essen von einem reich gedeckten Tisch. Wir nehmen von einem reich gedeckten Tisch, haben ein Sättigungsgefühl, sodass uns nichts fehlt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Das ist wichtig. Aber wir werden immer hungriger. Wie funktioniert das? Ich glaube, der Pastor Georg weiß, weil er Theologie studiert. Aber ich weiß es nicht. Wie funktioniert das? Weißt du, im Reich Gottes, es ist wichtig, so diese zwei Bereiche zu sehen. Hungrig zu sein nach der Gegenwart Gottes. Aber auch, weißt du, du musst Hunger immer mit Glauben verbinden. Du musst Hunger immer mit Glauben verbinden. Wenn du nur hungrig bist, aber nicht verstehst, alles, was ihr erbittet in meinem Namen, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden, dann wirst du so der verzweifelte Christ ein bisschen, der alle 10 Minuten Gebet braucht, wo du schon längst auf der anderen Ebene und nicht falsch verstehen. Manchmal brauchen wir auch Gebet, das ist völlig okay. Aber du solltest vielleicht schon längst auf dieser Ebene sein, wo du der bist, der Dämonen austreibt aus Leuten, der Kranke heilt, der ein Segen für andere ist, weil er einfach gelernt hat, von sich selber wegzuschauen und einfach in der selbstlosen Liebe Gottes wandelt. Herr Pastor Philipp, warum schreist du so? Ich bin ein bisschen leidenschaftlich. Das hat begonnen, nachdem ich Jesus getroffen habe. Jesus ist ein verzehrendes Feuer. Weißt du, er brennt so dieses Feuer der Liebe, dass diese. Und weißt du, ich sag dir eins: dieses Feuer der Liebe Gottes, das kann zu Offenbarung werden. Und alles, was Offenbarung ist in unserem Leben, das führt so zu dieser Langfristigkeit. Ich hatte Erlebnisse mit dem Herrn, wo ich so geweint habe, wo ich so eine Bürde von Gott auch bekommen habe für Nationen oder für die Verlorenen und verschiedene Dinge Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich hatte sehr starke spürbare Erlebnisse und Erfahrungen und ich bin sehr dankbar dafür. Aber es ist wichtig, dass wir die Erlebnisse und die Erfahrungen mit dem Herrn in eine Offenbarung umtransformieren oder umwandeln sozusagen. Weil Offenbarung ist das, wo es Klick macht in deinem Geist, aha, das ist so, mit dem wandle ich jetzt. Amen. Sie werden die Hände auf Kranke legen und es wird besser mit ihnen werden. Weißt du, es gibt Leute, die sagen, ja, ich bete jetzt, aber was ist, wenn nichts passiert? Du musst raus aus diesen Kinderschuhen und hin zu dem, es ist einfach so und jetzt tue ich das einfach. Amen. habe ein paar Leute von meinem Team dabei heute. Eno, Monika, Manuel. Sitz mal kurz auf. Ich meine, das sind Leute, die ich auch wirklich respektiere, die Gott mächtig gebraucht. Und die Gott wirklich konstant gebraucht, auch in einem übernatürlichen Leben. Weißt du, so wie wir unterwegs sind, und ich gebe Gott alle Ehre dafür, wir wollen das Übernatürliche jede Woche sehen, in irgendeiner Art und Weise. Und ich weiß, ihr seid auch so unterwegs. Weißt du, das Übernatürliche soll absolut normal sein für uns. Es soll normal, mehr normal, es soll unnormal sein, es nicht zu erleben. Anderes Beispiel, Führung des Heiligen Geistes. Es soll normal sein für uns, vom Geist Gottes geführt zu sein. Weil Römer 8, Vers 14 sagt, diejenigen, die vom Geist Gottes getrieben sind, das sind die Kinder Gottes. Ich glaube, ich mache einen ein bisschen auf Lehrer heute. Ich spüre so ein bisschen Gründungssalbung heute. So ein bisschen Gründungssalbung, dass Gott manche Leute gründen möchte, in dem, wer sie sind. Weißt du, du bist transformiert. Sag, ich bin transformiert. Was noch transformiert werden muss, ist unser Denken. Da, weißt du, wenn wir das als Gläubige, als Verantwortung für uns annehmen, uns dahingehend ein bisschen disziplinieren, weil das können wir, weil das Wort sagt in 2. Timotheus 1, Vers 7, dass Gott uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben hat, sondern Kraft, der Liebe und der Selbstdisziplin und der Besonnenheit. Das bedeutet, wenn wir einfach den Herrn suchen, in der Gegenwart des Heiligen Geistes sind, dann können wir manche Offenbarungen schnell bekommen. Amen. Gott möchte nicht, dass du jemand bist, der mit Sachen wie Ablehnung zum Beispiel 5 Jahre kämpft. Eine Offenbarung aus seinem Wort bringt Transformation und du kannst das einfach hinten lassen. So einfach ist das. Und weißt du, ich möchte nämlich wirklich nicht meine Zeit als Prediger manchmal mit so, es gibt Prediger heutzutage und ich zeige auf niemanden mit Finger, aber die verschwenden ihre Predigtzeit, wo es eigentlich eine Ehre ist, im Dienst zu sein, die verschwenden ihre Predigtzeit mit so nichtigen Botschaften. So ein bisschen so eine Selbsthilfesache, so wie, hey, vergleich dich nicht mit anderen und so. Und die predigen wieder und wieder lauter so Blödsinn. Anstatt dass sie das Wort Gottes predigen, das was schneidet und die Wahrheit, die frei macht und etabliert, sodass wir uns auf den Auftrag konzentrieren können. Sodass jeder seinen Platz einnimmt in dieser Endzeiternte. Halleluja. Sodass jeder seinen Platz einnimmt. Das ist Zeitverschwendung manchmal. Und weißt du, manchmal brauchst du so diese, diese Zeit, wo ich Leute geschlagen habe, ist schon lange vorbei. Halleluja. Aber manchmal brauchen wir so diese Wahrheitsbegegnungen. Sag mal Wahrheitsbegegnung. Eine Offenbarung, es macht Klick und etwas fällt einfach ab. Du bist einfach frei davon dann. Gegründet in der Liebe Gottes, transformiert. Du lernst einfach im Geist zu wandeln. Galater 5 sagt, so wie wir im Geist sind, lass uns im Geist wandeln. Okay, ich wollte die Bibelstelle vorlesen. Halleluja. Und zwar ist das aus Josua Kapitel 1, Verse 6 bis 8. Gott hat zu Josua gesagt, sei stark und mutig, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe und du wirst es den Israeliten geben. Sei mutig und entschlossen, bemühe dich darum, das ganze Gesetz zu befolgen, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche nicht davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Jetzt komme ich wieder zu der Message, die mir der Heilige Geist vorher gegeben hat. Gott möchte, dass wir Erfolg haben. Ich weiß, das klingt so einfach, da wo du bist in deiner Arbeitsstelle, vielleicht als Familienvater oder als Ehemann. Gott möchte, dass wir in diesem christlichen Leben erfolgreich sind. Und wenn wir von Sachen wie Erweckung reden und so, Gott möchte nicht, dass wir so eine Armee sind, wo irgendwie die Hälfte am Humpeln ist. Und damit meine ich jetzt nicht physisch, weil sie Heilung benötigen, damit meine ich, weil sie fast wie seelische Krüppel ein bisschen sind, weil sie noch nicht die Wahrheit erkannt haben, die frei macht. Gott möchte, dass du Erfolg hast in deinem Leben. Und der Schlüssel zum Erfolg, jetzt hör genau zu, der Schlüssel zum Erfolg hat Gott Josua gegeben. Sinn über mein Wort nach. Sprich mein Wort und handle nach meinem Wort. Das ist Offenbarung. Das ist Revelation. Sinn nach über mein Wort, sprich mein Wort und handle nach dem Wort. Da wirst du erfolgreich sein. Wo wirst du erfolgreich sein? Ja, ich werde auf meiner Arbeitsstelle erfolgreich sein, aber in meiner Familie nicht. In allem wirst du erfolgreich sein. Sinn über mein Wort nach, sprich mein Wort und handle nach meinem Wort. Du wirst erfolgreich sein. Gott möchte, dass du Erfolg hast. Auch in diesem übernatürlichen Leben. Bevor ich weitermache, ich möchte den Eno nach vorne bitten. Der Eno ist jemand, der ganz stark Gottes übernatürliches Wirken auch erlebt. Und lass uns mal einen Applaus geben. Und ich habe Eno gebeten, dass er ein paar Zeugnisse erzählt, was er so erlebt mit dem Herrn. Haben wir wohl ein Mikro vielleicht? Oh, Halleluja. Wie viele wollen mehr eintauchen in das, was Gott für sie vorbereitet hat? Amen. Go for it, Eno. Halleluja. Wow, so eine Ehre, hier zu stehen. Danke, Pastor Philipp. Ich bin so stolz auf dich, dass Gott dich in meinem Leben gestellt hat. Halleluja. Das ist echt eine Ehre. Praise God. Wir waren in Bulgarien mit einem Team mit 17 Leuten. Es war richtig stark. Wir haben Menschen gesehen, die taub waren. Die Ohren sind geöffnet, Stummen haben gesprochen, Lahme sind gegangen, Menschen haben wir getauft. Es war einfach mächtig, was Gott gemacht hat. Und es war auch so, wo wir mit dem Team zusammen waren, es war einfach diesen Geist der Einheit da. Und egal, wo wir gegangen sind, einfach auf den Straßen einkaufen oder im Restaurant, wo wir waren, da war einfach diese Salbung, hey, wir erzählen Menschen von der Liebe Gottes. Und es war einfach in diesen einfachen, ohne Druck, ohne nichts, einfach aus Leichtigkeit ist es gegangen. Es war echt richtig stark. Für mich persönlich, die sind auch Romas, also ich bin auch ein Roma. Und ich durfte die Menschen so in meine Sprache, sie zu Jesus zu führen. Und es war richtig stark für mich. Und dann, das waren so Kinder, viele Kinder waren, das waren mindestens so 100 Kinder waren das. Und die sind von überall, von jeder Ecke sind die zu uns gerannt, also wo ich die nach vorne gerufen habe und habe sie dann gefragt, möchtet ihr diesen Jesus kennenlernen? Halleluja. Und dann haben die alle geschrien, ja, wir wollen diesen Jesus. Yes. Und es war echt so eine Gnade Gottes da und es war richtig stark von Bulgarien. Man kann so viel erzählen, aber eins möchte ich noch erzählen. Wir waren in Wien, in Lockton, wo gar nichts mehr gegangen ist. Aber Gott hat Türen geöffnet. Halleluja. Menschen haben sich bekehrt, es war unglaublich. Man kann auch im Lockdown das Evangelium predigen. Halleluja. Und dann bin ich so spazieren gewesen, habe den Heiligen Geist einfach gefragt, wo soll ich hin? Und dann sehe ich genau zwei Jungs, die sprechen genau in meine Sprache. Und ich laufe an ihnen vorbei, so 100 Meter entfernt, so nach wieder so ein bisschen zum Laufen. Und dann stoppt der Heilige Geist mich und sagt, was machst du hier? Du willst das Evangelium verkündigen, aber neben deine Leute gehst du einfach vorbei? Dann habe ich gesagt, oh, Heiliger Geist, Entschuldigung. Ich drehe mich wieder um und ich gehe zu meinen Landsmännern zurück. Und dann stand ich neben ihnen und dann sagen die zu mir, was willst du von uns? Und dann sage ich ihnen, pass auf, hier sagt dir Jesus, dass deine Mutter eine Pastorin ist und dein Vater ist auch Pastor und die beten für dich. Und die Salbung des Prophetie kam über mich. Krass. Und der hat dann richtig so gewackelt, der hat richtig Schock gekriegt, sagte, von wo kennst du mich? Sag ich, ich kenne dich nicht, aber Jesus kennt dich. Wow. Von diesen zwei Leuten sind mindestens 10 Leute von überall, wo die in Wien waren, sind die alle gekommen. Und diese 10 Leute haben ihr Leben Jesus Halleluja. Gegeben. In diesem Stadt. Jesus. Halleluja. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Im Lobpreis, wo ich da war, ich habe das so richtig stark gespürt. Ich glaube, das ist heute Abend dran. Du betest für deine Familie. Du betest für deine Kinder. Und ich spüre das wirklich. Diese Woche werden deine Kinder Jesus finden. Halleluja. Und du wirst aktiv werden in dem, was du tust. Aber wir müssen es tun. Mhm. Wir müssen uns bewegen. Wenn du ein Lambo hast in der Garage, bringt dir das nichts. Du musst da einsteigen und fahren. Und ich merke das einfach, dass wenn es dich betrifft, dann steh bitte kurz auf, weil ich möchte das wirklich aktivieren in deinem Geist, dass du wirklich mutig bist, dass du diese Evangelium in Liebe verkündigst. Stark. Und du sollst, ich merke das auch so, nicht mehr mit deiner Kraft, du hast versucht mit deiner Kraft das zu machen, aber heute Abend wird es zerbrochen sein. Halleluja. Und du wirst in dieser Woche mit einer Leichtigkeit Menschenfischer zu sein. Halleluja. Wenn du das möchtest und es betrifft dich, steh einfach auf, zeig dir einfach Jesus. Du brauchst nicht wegen mir aufstehen. Halleluja. Zeig einfach Jesus. Mm. Jesus, hier bin ich. Ich will, dass meine Familie gerettet wird. Was sagt Jesus? Jesus sagt, wenn jemand gerettet ist im Haus, dann will Jesus alle retten, deine ganze Familie. Praise you, yes, Lord. Halleluja. Oh, Rabashul. Ja, nimm diese Möglichkeit wahr. Weißt du, manchmal ist es so, das kann manchmal ein bisschen frustrierend sein. Wir alle haben wahrscheinlich Familienangehörige, die noch nicht bekehrt oder von neuem geboren sind. Und manchmal gibt es aber wie so offene Fenster. Und ich weiß, dass der ein oder wirklich genau richtig gehört hat. Bei manchen von euch, die hier sind, da ist wie so ein offenes Fenster. Ja, sag ihnen nochmal neu was von Jesus. Oder versuch einfach so, lass dich führen und gib die Liebe Gottes weiter. Wir beten jetzt für diese Möglichkeiten. Manchmal gibt es so Möglichkeiten da. So, und nutze diese Gelegenheit. Ich höre gerade diese Bibelstelle. Kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das ist wie so eine Zeit, wo du ein offenes Fenster hast, deinen Familienmitgliedern die gute Nachricht zu erzählen. Halleluja. Heb mal deine Hände zum Herrn. Halleluja. Vater, wir danken dir für deine Befähigung in Jesu Namen, Halleluja. Gib alles weg, wo du fünfmal versucht hast, irgendjemandem von Jesus zu erzählen und sie haben dir nicht zugehört. Gib diese Enttäuschung ab. Du kannst nicht deine Enttäuschung als Filter haben. Du musst im Glauben vorangehen und einfach die Samen der guten Nachricht sehen. Und dafür beten wir jetzt. Halleluja. Bete auch noch in diese Richtung, Eno. Halleluja. Praise you, Jesus. We bless them. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Jesus, dass dein Herz für die Verlorene in uns schlägt. Yes, Jesus. Oh, Rabbi. Ich danke dir, Vater. Wir lassen unsere Krone nieder vor deinem Thron, Herr Jesus. Wir geben alles auf, Herr Jesus. Ja. Und wir danken dir, Vater, dass deine Wille geschieht. Ja. Und hab keine Angst, das Evangelium, deine Kinder, deine Familie zu verkündigen. Es ist die Zeit. Es ist die Zeit. Wir laufen die letzte Runde. Yes. Final harvest. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Ist jemand hier im Raum, du hast am 14.12. Geburtstag? Lass uns mal stehen bleiben. 14.12. Mach mal kurz so. 14.12. Ja, komm mal kurz nach vorne. Halleluja. Ich kenne dich nicht, aber der Herr hat zu mir gesprochen von Johannes 14.12. Halleluja. Halleluja. Wenn ihr glaubt, werdet ihr dieselben Werke tun wie ich und noch größere, weil ich zum Vater gehe. Und du hast dich danach gesehnt, größere Werke zu tun, diese Werke Jesu zu tun. Ora, und ich, oh, berühr sein Herz, Herr Jesus. Halleluja. Ich merke, wie Gott dein Herz zerbricht jetzt. Halleluja. Oh, komm mit deiner Leidenschaft, Herr Jesus. Komm, Feuer Gottes. Halleluja. Nimm ihn ein. Halleluja. Ora, basse, gieß deine Liebe aus auf ihn. Halleluja. Auch wo wir gerade drin sind. Halleluja. Manche legen das so aus, dass die größeren Werke eigentlich bedeutet, Menschen zu Jesus zu führen. Und ich tendiere dazu, dass ich übereinstimme. Weil Jesus in seinem irdischen Wandel konnte Menschen nicht gerecht machen. Er konnte in seinem irdischen Wandel Menschen speisen. Er konnte Wunder tun. Er konnte Wasser in Wein verwandeln. Aber er konnte Menschen nicht gerecht machen. Das können wir Gläubige tun. sozusagen, indem wir die gute Nachricht weitergeben. Sie nehmen es an und werden von neuem geboren. Das ist ein größeres Werk in der Hinsicht. Versteht ihr, was ich meine? Jesus musste sein Erlösungswerk zuerst vollenden und er musste durch sein Blut ins Allerheiligste hineintragen. Er musste sich zu Rechten des Vaters niedersetzen. Er musste die Verheißung des Vaters geben, die Taufe des Heiligen Geistes, sodass wir jetzt diejenigen sein können, die größere Werke tun. Halleluja. Menschen zu Jesus zu führen und sie in ein Gerechtigkeitsbewusstsein und in die neue Geburt hineinzuführen. Und ich bete, dass du ihn da mächtig gebrauchst. Halleluja. Dass du ihn mächtig gebrauchst, als einen Menschenfischer, jemand, der größere Werke tut und dass du ihn auch in Heilungen, Zeichen und Wundern gebrauchst. In Jesu Namen. Komm, Feuer Gottes! Komm, Feuer Gottes! Überschatte ihn in neuer Art und Weise. In Jesu Namen. Halleluja! Halleluja! Ich spüre, wie Gott dein Herz berührt. Bleib noch ein bisschen da, weil ich kann euch eins sagen, diese Signifikanten, Gott erinnert mich an eine Begegnung, und ich mit dem Herrn hatte, wo ich viel geweint habe. Und das ist ein defining moment für dich jetzt. Das ist ein defining moment. Gib jede Enttäuschung ab und fang nochmal komplett neu an. Also feuriger Christ, der Seelen gewinnt. Halleluja. Ist eine Julia hier? Ist eine Julia hier heute Abend? Ist heute Abend eine Julia hier? Bitte? Okay. Du sollst ja eigentlich eh noch hier vorne sein. Jeder fragt sich. Okay, alles gut. Oh, Halleluja. Oh, kennt die Julia Jesus? Ja, aber ich habe Julia gesagt. Aber der Freund heißt Julia. Okay, warte noch ein bisschen hier. Ist eine Julia hier im Raum? Eine Julia? Oder vielleicht jemand, der ganz nah verwandt ist oder so Schwester oder sowas? Ich habe den Eindruck, für eine Julia zu beten. Vielleicht ist jemand über Livestream, der zusieht. Ich habe ein Wort für Julia. Und ist das die Tochter? Die Schwiegertochter, okay. Wenn du über Livestream gerade zuhörst oder zuschaust und du fühlst dich da angesprochen, ich gebe jetzt einfach dieses Wort weiter. Und zwar sagt Gott zu dieser Julia: Julia, ich habe dich mit einer immerwährenden Liebe geliebt. Mit einer immerwährenden Liebe. Und das hat sich für dich manchmal so angefühlt, als wärst du irgendwie getrennt von Gott. Aber gib das ab. Richte dich wieder neu aus auf die Gegenwart Gottes. Weil Julia, ich habe dich mit einer immerwährenden Liebe geliebt, sagt der Herr zu dir heute Abend. Ergreif das, wo du gerade bist, oder gib das weiter, gib es bitte in dieser Einfachheit weiter. Verkompliziert es nicht, gib es in dieser Einfachheit weiter und auch für diese Julia über Livestream in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Lass uns nochmal unsere Hände erheben zum Herrn. Oh, ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist, dass du es bist, der uns immer mehr so macht wie Jesus, dass du uns hilfst, dass wir erfolgreich sind, indem wir über dein Wort nachdenken, dein Wort sprechen und dein Wort tun. Halleluja. Wir wollen nicht nur Hörer des Wortes Gottes sein, sondern wir wollen Täter des Wortes Gottes sein. Leute, die sich nicht selbst betrügen, sondern Leute, die in der Kraft Gottes wandeln. Halleluja. Oh, ich danke dir dafür. Halleluja. Ich danke dir für Glauben und Hunger, der hier ist, auch im Raum, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Ich danke dir jetzt für Heilung, für diese Person, ein Schlüsselbein. Es war mal gebrochen oder verletzt oder so und du hast noch immer da Schmerzen. Leg deine Hand auf dein Schlüsselbein, wo du gerade bist oder wenn du über Livestream zuschaust. In Jesu Namen spreche ich der Heilung aus. Leg einfach deine Hand auf die Stelle. Halleluja. Ja, da der Herr, danke Jesus für Wiederherstellung, für Heilung für ihn. in Jesu mächtigen Namen. Diese Schlüsselbeinverletzung muss rausgehen in Jesu mächtigen Namen. Komplette Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen. Ist ein Martin hier in diesem Gottesdienst? Korabashatanabase. Du bist der Martin. Ja, Martin, komm mal nach vorne. Halleluja. Ich danke dir für den Martin. Halleluja. Oh, ich danke dir, Jesus. Refire. Halt mal deine Hände zum Herrn. Oh, ich danke dir für den Martin. Oh, ich danke dir, Jesus, dass du über den Martin Folgendes sagst. Der Martin ist jemand, der voller Leben ist. Halleluja. Ich setze jetzt einfach prophetische Dinge über dir frei und ich sehe das Gute, the goodness, das Gute, was Gott in dich hineingelegt hat, Martin. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass der Martin voller Leben ist in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Ich danke dir, Vater, dass du, Herr, der Hirte bist von Martin. Ihm wird nichts fehlen. Du weidest ihn auf einer saftigen Wiese und du führst ihn zu frischen Wasserquellen. Halleluja. Ich habe so ein Tal gesehen, während ich gerade spreche und weiß, so ein Tal, wo wirkliche Wasserbäche sind, wo neue Erfrischung ist für dich. Gehst du in diese Gemeinde auch? Okay, komm ein bisschen öfter. Da ist eine Erfrischung und ich sehe einfach, wie Gott einen Ort für dich hat, wo eine Erfrischung ist, wo du immer wieder eintauchst, wo du immer wieder Erfrischung bekommst, weil ich habe dieses Wassertal gesehen, das irgendwie so runtergekommen ist von den Bergen und da war ein fruchtbares Land. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass der Martin aus dem Tod ins Leben gelangt ist durch deine Gnade und durch dein Erlösungswerk, Herr. Halleluja. Und ich breche jetzt jede Limitation über den Martin, dass du auch wieder beginnst, mit dem Herrn zu träumen. Ich habe gerade so einen Buchtitel von einem Buch gesehen. Und zwar ist das ein Buch von Bill Johnson, das heißt Dreaming with God. Ich habe den Eindruck, du sollst dieses Buch lesen, mit Gott träumen, weil ich breche jetzt diese, das sind so Gedankenblockaden, die ich gerade wahrnehme, so Limitationen. Aber Gott möchte deine Denkweise insofern wieder aktivieren, dass du wieder beginnst zu träumen. Halleluja. Dass du wieder träumst mit ihm in Jesu mächtigen Namen. Ich segne dich, Martin, in Jesu Namen. Halleluja. Ich segne dich in Jesu Namen. Oh, Halleluja. Oh, heb noch mal deine Hände zum Herrn. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist. Halleluja. In dem Moment, wo nichts mehr kommt, höre ich auf. In dem Moment, wo nichts mehr kommt, bin ich der Erste, der nach Hause geht. Aber wenn noch was da ist, ist noch was da. Halleluja. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist. Oh, danke für Freude, Herr Jesus. Ja. It's the time for joy. Halleluja. Oh, Halleluja. Lass uns ein bisschen freuen am Herrn heute. Halleluja. Das ist auch das, was Leute mit einem erneuerten Sinn tun. Leute, die transformiert sind, die freuen sich regelmäßig am Herrn. Die haben das sogar zu einer Disziplin gemacht. Das ist wie so ein Habit, das ist eine Gewohnheit. Man freut sich, selbst wenn es vielleicht nicht so viel Freudiges gibt. Oh, freuen wir uns ein bisschen. Halleluja. Weil das ist der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Halleluja. Der Herr hat mir mal gesagt, du darfst dich noch ein bisschen weiter freuen. Ich habe so viele gute Sachen freigesetzt heute. Oh, lass mal uns ein bisschen freuen am Herrn. Halleluja. Halleluja. Lach dem Teufel ins Gesicht. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin transformiert. Halleluja. Ich bin voll mit dem Heiligen Geist. Oh, mehr Freude. Power in the name of Jesus. Oh, Halleluja. Oh, ist eine gute Freude. Lass dir niemals die Freude rauben. Weil dann hast du keine Kraft mehr. Oh, ich danke dir. Oh, Happy Harvester. Happy Harvester. Eine fröhliche Erntearbeiterin. Eine fröhliche Erntearbeiterin. Fire. Eine fröhliche. Happy Harvest! Oh, Astrid, kannst mal für mich beten? Halleluja! Der Fröhliche. So fröhliche Erntearbeiterin. Weißt du, Gott möchte nicht, dass die Arbeit in der Ernte, er möchte nicht, dass sie schwer wird. Er möchte nicht, dass sie schwierig wird. Er möchte, dass wir fröhliche Erntearbeiter sind. Das ist bei uns im Revival Center manchmal interessant, weil Leute haben sich schon manchmal gefragt, hey, das ist dieser Haufen, die sind die ganze Zeit betrunken im Geist, kann da etwas weitergehen? Ja, ein paar Monate später bekehren sich wieder wo 10.000 Leute, scheinbar geht ein bisschen was weiter. Weißt du, ich sehe einen direkten Zusammenhang, diese Freude, diese Frische brauchen wir in der Ernte. Als ich unterschrieben habe und mein Leben Jesus gegeben habe und mein Leben Jesus geweiht habe, da habe ich nicht einen Gott kennengelernt, der irgendwie so streng, so engstirnig war. Oh, Philipp, leb nach meinen Geboten jetzt. Wer mich liebt, hält meine Gebote, hat Jesus gesagt. Wenn du ein Herz für den Herrn hast, dann fällt es dir leicht, das Richtige zu tun. Vielleicht denkst du, ja, Pastor Philipp, das ist so ein hoher Standard. Dann ist halt ein hoher Standard, wo wir wieder hin müssen. Wir gehen nicht aus eigener Kraft, sondern der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in uns. Oh, Halle, es hat begonnen, als Nino dieses Wort weitergegeben. Da ist eine übernatürliche Aktivierung für die Ernte. Sie sieht ganz anders aus. Sie sieht ein bisschen anders aus. Weißt du, ich könnte euch 5 Prinzipien über Gemeindegründung. Das interessiert mich alles so wenig. Ich sage zu meinem Team manchmal, hey, wir haben wahrscheinlich alles übergangen, was du in den Büchern liest, wie man was tun soll. Wir haben wahrscheinlich alles übergangen. Wir haben nicht versucht, das Gegenteil zu tun. Aber hör genau hin. Folge der Führung des Heiligen Geistes. Sprich das Wort. Denk über das Wort nach und lebe nach dem Wort und du wirst Erfolg haben. Also übernatürliche Aktivierung da. Wir kämpfen auch nicht mit menschlichen Waffen. Weißt du, geistliche Kriegsführung ist ganz leicht, wenn du viel Freude hast. Es ist wirklich so. Ich liebe es, Dämonen auszutreiben. Ich weiß nicht genau, wie ich darauf jetzt gekommen bin. Weißt du, die oh, danke Jesus für eine Aktivierung hier im Raum. Halleluja. Nimm es einfach an, wo du gerade bist. Fröhliche Erntearbeiter. Ich habe es über der Astrid im Geist geschrieben gesehen. Sie ist ein Happy Harvester. Seelengewinnung leicht gemacht. Seelengewinnung leicht gemacht. Weißt du, von was das Herz voll ist, von dem geht der Mund über. Wer möchte noch ein bisschen Offenbarung empfangen? Wenn du noch ein bisschen Offenbarung empfangen hast, heb mal dann, okay, Halleluja. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn Leute schon ihre Hand heben, bevor man überhaupt sagt, heb jetzt deine Hand. Oh, danke Jesus für eine übernatürliche Zurüstung für die Ernte. Und ich habe dir die Erfolgsprinzipien des Reiches Gottes gegeben. Es war Gottes Sprechen und es war Gottes Nachsehen, nach dem Wort Gottes zu leben. Und die Freude am Herrn. Hey, ich habe früher, als ich immer fortgegangen bin und so, und gut, so lustig war es bei mir meistens eh nicht, weil ganz ehrlich, so Straßenschlägereien und so, so lustig sind die eh nicht im Nachhinein. Aber manchmal hatte man eine gute Zeit vielleicht und so. Ich war früher in der Neonazi-Szene für diejenigen, ich fange da jetzt nicht an, das ist eine andere Message. Aber dank die Gnade Gottes hat mich da rausgeholt, Halleluja, so von Hass aus. Weißt du, er hat mir ein Herz voller Hass weggenommen, hat mir ein Herz voller Liebe gegeben. Die Bibel spricht davon, wo er seine Gebote raufgeschrieben hat, Halleluja. Weißt du, das ist das, was mit dir passiert ist. Dieser alte, und weißt du, was interessant ist? Ich glaube, weißt du, es gibt manchmal Christen, die sagen so, ja, ich muss daran arbeiten, mehr Freude zu bekommen. Ich muss daran arbeiten, mehr Frieden zu haben. Ja, ich muss daran arbeiten, mehr Selbstbeherrschung zu bekommen. Du kannst nicht arbeiten an etwas, was eigentlich eine Frucht von was anderem ist. Das ist ein Resultat, die Frucht des Geistes. Verstehen wir das? Das bedeutet, du gibst dich Gott hin. Oh, ich spüre jetzt einen Altaraufruf zu machen. Lass uns aufstehen. Gib dich Gott hin. Wenn du empfindest, dich Gott neu hinzugeben, dann komm nach vorne. Komm ganz schnell nach vorne. Komm auf deine Knie vor den Herrn. Halleluja. Da ist eine neue Hingabe. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Und da ist Frucht. Danke für eine neue Hingabe. Vielleicht bist du da und du bist zum ersten Mal hier. Du kennst Jesus Christus nicht. Oder du bist jemand, der abgedriftet ist, der Jesus Christus mal gekannt hat, aber Sünde ist in der Leben gekommen, dann komm wieder zurück heute. Komm nach Hause zum Vater. Er liebt dich. Er hat besondere Pläne für dich. Vielleicht kann ich das Lobpreisteam nach vorne bitten. Ich danke dir, Vater. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Oh, Rabassé, in dem Moment, wo ich über Frucht begonnen habe zu sprechen, der ist ein Yielding durch deine Hingabe. Das ist die Frucht des Geistes. Die ist eingepflanzt in deinen Geist und sie kommt raus. Halleluja. Halleluja, wenn du dich hingibst, geben wir uns dem Herrn hin heute. Halleluja, das ist so das Letzte, was Gott tun möchte heute. Lasst mal uns dem Herrn hingeben, weil eins müssen wir schon aufpassen, dass wir nie größer werden als unser Gebetsleben. Punkt eins, dass wir immer auf unseren Knien ein bisschen bleiben, dass wir immer in dieser Abhängigkeit vom Herrn bleiben. Halleluja, und das ist da jetzt im Raum, diese Abhängigkeit zum Herrn. Oh, Vater, ich segne das. Das ist wunderschön, was du gerade tust hier bei Leuten. Ich danke dir, Vater, für dieses Herz der Hingabe heute. Oh, berühre du sie auf eine neue Art und Weise. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Oh, das ist was Wunderschönes. Halleluja. Das ist einer der schönsten Altaraufrufe, die ich seit langem gesehen habe. Das ist ein beautiful altar call. A beautiful altar call. Halleluja. Nicht irgendwie wie ein strenger Altaraufruf oder tut Buße. Nein, das ist ein schöner Altaraufruf, ein wunderschöner Altaraufruf, weil der Geist Gottes auf dich kommt jetzt, weil du dich neu hingibst dem Herrn heute. Halleluja. Komm zu Jesus. Wow. Es ist alles, was du brauchst. Oh, du bist alles, was wir brauchen. Seine Liebe. Worship your Lord. Komm zu Jesus. Er wartet schon auf dich. Komm heim ins Vaterhaus. Oh, Halleluja. Heim ins Vaterhaus. Komm zu Jesus. Oh. Er ist alles, was du brauchst. Komm zu Jesus. Seine Liebe macht dich frei. Halleluja. It's a beautiful altar call. We worship you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, there's fruit. Jesus. Oh, wir brauchen dich, Herr Jesus. Es ist so wunderschön. Oh, du bist so geliebt. Du bist so geliebt. Oh, du bist schon daheim. Danke, Jesus. Es ist so wunderschön, was du tust. Es ist so wunderschön, was du tust. Du bist genau auf deinem richtigen Platz. Du bist genau am richtigen Ort. Du bist vor deinem Herrn auf deinem Angesicht. Bleib an diesem Ort, das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Oh, Halleluja. Bleib noch an diesem Ort. Der Grund, warum ich herumgehe, ist, weil ich spüre so, dass Gott mir erlaubt, zu sehen, wie wunderschön das ist, was gerade passiert, sodass ich es laut sagen kann, wie wunderschön es ist. Gott liebt dein demütiges Herz. Demut und Freimut. Demut und Freimut. Demut und Kühnheit. Demut und Glaube. Demut und Kühnheit. It's a power combination. Da bist du unter einem beständigen Fluss der Gnade Gottes. Und niemand ist hier und sagt von sich selber, er ist demütiger als irgendjemand anders. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Es geht darum, dass wir unter der mächtigen Hand Gottes sind, dass wir ihm untertan sind, weil er ist Herr in unserem Leben. Und wenn wir uns demütigen müssen, dann legen wir unser Ego nieder, treffen einfach diese Entscheidung und sagen wieder aufs Neue, Herr, tut mir leid, ich brauche dich, ich schaff's nicht ohne dich. Gott liebt diesen Ort, das ist wunderschön hier. Das ist wunderschön, das ist wunderschön. Oh, danke Jesus. Danke, Jesus, dass du mir erlaubst, das zu sehen jetzt, was da gerade passiert, auch im Geist. Oh, danke, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Oh, segne sie. Halleluja. Oh, segne sie. Segne sie. Oh, oh, oh, Rabbas. Halleluja. Na, na, na, na. Na na na na na na. Hallelujah. It's so beautiful. Oh, oh, oh. Beautiful. Oh. Schau nur auf Jesus heute Abend. Schau nur auf Jesus heute Abend. Oh, Rababasi. Das ist so wunderschön. Das ist so wunderschön. It's so beautiful. It's so beautiful. God loves surrender. Er liebt Hingabe. Und er ist es, der es bewirkt. Es ist das Ziehen seines Geistes, das uns an diesen Ort bringt. Es ist nicht unsere Willenskraft. Es ist der Geist Gottes, der uns zum Altar zieht und uns zeigt, wie sehr wir ihn brauchen. Und ein Schreien in unserem Herz irgendwie entflammen und erlodern lässt. Ich möchte mehr so werden wie Jesus. Ich möchte mehr so werden wie der Meister. Ich möchte mehr so werden wie mein Herr. Das ist wunderschön hier. Ja, das ist so über. Das ist so übernatürliche Komponente, die der Geist Gottes hinzugibt zu allem anderen, zu den Kraftwirkungen, zu den Offenbarungswirkungen. Zum Leben im Geist und in der Herrlichkeit. Das ist eine Komponente von diesem Gesamtpaket und es ist wunderschön. Lass uns jetzt nochmal zurückgehen in die Anbetungszeit mit diesem Bewusstsein. Ich habe so diese, was ich gesehen habe, manchmal versuchen Leute aus eigener Kraft zu fliegen. Und es funktioniert dann nicht. Sie wollen jemand sein, der sie vielleicht nicht sind oder so. Sie wollen etwas tun, für das vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist. Da soll man nicht versuchen aufzusteigen, da soll man auf sein Angesicht gehen an diesem Moment. Man soll den Herrn wieder neu suchen. Der Herr ist ein Belohner von denen, die ihn aufrichtig suchen, sagt das Wort. Aber das hast du getan heute, da war eine neue Ausrichtung, auch für dich persönlich. Das war so wunderschön vorher, da war eine neue Ausrichtung für dich persönlich. Und da, wo ich gesagt habe, jetzt steig auf, ich habe gesehen, wie wenn lauter so Adler hochsteigen. Und da ist eine neue Beflügelung und eine neue Befähigung im Geist da. Und mit dem läufst du jetzt. Mach mal so. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, unsere prophetische Declaration heute. Und beginn im Geist zu fliegen wie ein Adler. Beginn zu fliegen. Beginn zu fliegen. Breite deine Flügel aus. Oh, das ist heftig. Das ist heftig. Breite deine Flügel aus und fliege. Fliege. Fliege. Fliege in diese Höhen mit dem Herrn. Wir wollen fliegen mit dir, Herr Jesus. Immer weiter. Hin zum Horizont. Oh, du gibst uns neue Kraft, sodass wir aufsteigen mit Flügeln wie Adler. Oh, Rabasse. Wir danken dir, Jesus. Und deine Flügel werden nicht schwer werden. Gott gibt dir Auftrieb. Der Geist Gottes gibt dir Auftrieb. Er gibt dir Auftrieb. Halleluja. Er gibt dir Auftrieb. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, wir danken dir, Herr Jesus. Wir danken dir, Herr Jesus. Oh, Vater, wir beten dich an. Erheb noch mal deine Stimme heute Abend. Oh, Labason, Doroboshe, Darase. Oh, we worship you, Lord Jesus. You're so beautiful. We give you glory, Jesus. Oh, beginn in neuen Sprachen zu singen heute Abend. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. Oh, wir beten dich an, Herr Jesus. Du bist der Herr. Danke für deine Herrlichkeit. Wir danken dir, Herr Jesus. Und ich spüre gerade so im Geist, wie manche Dinge für dich wesentlich um ein Vielfaches leichter sein werden von diesem Tag an. Manche Dinge in deinem Leben, sie werden um ein Vielfaches, sie werden wesentlich leichter sein von diesem Tag an, weil du dir genau das Richtige getan hast. Du bist vor den Herrn gekommen, nicht einfach so, weil man das jeden Sonntag tut, sondern du hast auf sein Ziehen geantwortet. Du hast auf das Ziehen des Geistes reagiert und manche Dinge werden wesentlich leichter für dich werden. Oh, ich danke dir für meine Schwester. Halleluja. Oh, segne ihre Familie, Herr Jesus. Da ist jemand in deiner Familie, der ein Wunder braucht, oder ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, aber ich setze das jetzt frei, in Jesu Namen. Ich setze das jetzt frei über ihre Familie, in Jesu mächtigen Namen. Oh, ich danke dir, Herr Jesus. Halleluja. Oh, Baba, see. Halleluja. We worship you, Jesus. Oh, lass uns noch ein, zwei Minuten den Herrn anbeten. Oh, wir haben ja sein Herz geschmeckt. Wir haben ja seine Güte geschmeckt. Wir haben ja seine Nähe geschmeckt. Wir haben seine Gnade erlebt. Und wir schätzen seine Barmherzigkeit. Oh, oh, die Barmherzigkeit Gottes ist auch da. Das ist manchmal, weißt du, wenn Gott so stark da ist, ist es manchmal ein bisschen überwältigend. Ja, die Freude ist da und die Barmherzigkeit ist auch da. Die Gnade ist da und die Wunder sind auch da. Weißt du, Jesus ist voller Leben. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Es ist Gnade auf Gnade, Gnade. Es ist alles Gnade. Am Ende des Tages ist alles Gnade. Epheser 2,8. Aus Gnade. Und wir vertrauen seiner Gnade. Wir vertrauen seiner Gnade. Wir glauben seiner Gnade. Oh, Halleluja. Wir vertrauen seiner Gnade. Wir vertrauen seiner Gnade. Halleluja. Oh, wir vertrauen seiner Gnade. Setz noch mal neu dein Vertrauen ganz in die Gnade Gottes hinein heute. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Da werden auch noch Leute geheilt jetzt hier heute Morgen, heute Abend hier, während du stehst, weil du dein Vertrauen in die Gnade Gottes hineinversetzt. Weil du dein Vertrauen in die Gnade Gottes hineinversetzt. Halleluja. Oh, we worship you, Rabbabashindidibidibisi. Oh, Halleluja. Oh, ein paar Leute gibt's noch da hinten. Der Geist Gottes zieht dich, dass du da vorne stehst heute. Ein paar Leute gibt's noch, der Geist Gottes zieht dich. Oh. Ich habe wahrscheinlich über die letzten Jahre über 1000 Altaraufrufe gemacht. Weißt du, Altaraufruf ist eine ganz ernste Sache. Das ist ein Altaraufruf. Wenn Gott dich zieht, dann komm. Wenn Gott dich zieht, dann komm. Ein paar. Oh, danke Jesus, dass du mir das jetzt zeigst. Da sind ein paar Unentschlossene im Raum. Danke Jesus, dass du mir das jetzt zeigst. Das ist ja manchmal so eine Sache mit einer Erweckungsgemeinde. Man geht immer davon aus, dass alles hungrige Christen sind. Und ich bin Gott dankbar, dass es großteils natürlich so ist. Ja, Halleluja, alle Ehre sei dem Herrn. Aber das sind ein paar, die sich hier in die Räumlichkeiten fast wie rein verirrt haben. Du bist ein bisschen unentschlossen. Und Gott möchte dich haben. Er möchte, dass du ihm dein Leben gibst. Er möchte, dass du dich bekehrst. Er möchte, dass du dieses Geschenk der Errettung annimmst. Halleluja. Ich zähle jetzt bis drei, wenn du bewusst Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annehmen möchtest, von denen, die da hinten stehen. Wenn ich bis drei gezählt habe, gibst du ganz schnell deine Hand nach oben. Wenn du Jesus, du merkst, du sollst das entweder zum ersten Mal tun oder wieder auf ein neues tun, dich bewusst unter seine Herrschaft stellen. Wenn ich bis drei gezählt habe, hebst du deine Hand. Du nimmst Jesus als deinen Herrn und Retter an, auf ein neues, stellst dich bewusst unter seine Herrschaft. Eins, zwei, drei, heb deine Hand, wenn du Jesus annehmen möchtest, komm ganz schnell nach vorne. Da ist eine neue, weißt du, das sind Momente. Denk jetzt nicht an das. Halleluja, oh Vater, wir versiegeln das. Leg deine Hand auf dein Herz. Danke, Jesus, für Bekehrungen heute Abend. Komm hier nach vorne. Wo noch, da haben noch mehrere Personen, mindestens fünf Personen. Komm ganz schnell nach vorne. Halleluja, sodass du diese Möglichkeit nicht auslässt. Oh, da basotto no moshe. Oh, Halleluja, oh, danke, Jesus. Halleluja. Nach diesem Abend wird das Alte vergangen sein. Es wird wieder alles neu sein. Mich interessiert deine Vergangenheit nicht. Gott möchte dir eine strahlende Zukunft geben. Und er möchte dir Augen geben, das zu sehen. Lass uns gemeinsam beten. Heb deine Hände. Sprecht mir folgendes Gebet nach. Alle im Raum können es nachsprechen. Sag, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Und ich bekenne das mit meinem Mund. Ich nehme dich jetzt an als meinen Herrn und Retter. Ich folge dir nach aus einer Willensentscheidung heraus für den Rest meines Lebens. Du bist mein Herr. Ich bin dein Kind. Du bist von den Toten auferstanden, Herr Jesus. Und darauf baue ich mein ganzes christliches Leben auf. Ein, zwei sind hier, du hast auf falsche Dinge aufgebaut. Paulus hat gesagt, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wäre alle Verkündigung umsonst. Oh, ich spüre das gerade ganz stark. Oh, Rabasoto do Bodo Boshe. gib Acht darauf, dass du dein christliches Leben, es baut auf dieser Realität auf, dass Jesus wahrhaftig von den Toten auferstanden ist. Sonst wäre man so eine Selbsthilfeorganisation oder so. Sonst wäre man so ein Sozialverein oder so. Wieso sind wir nicht? Wir haben den Herrn, der Herrscher auf unserer Seite. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der wohnt in euch aufgrund eures Bekenntnisses. Halleluja. Und bete mir Folgendes noch nach. Herr Jesus, ich empfange dich jetzt als den Täufer im Heiligen Geist. Erfülle mich mit deinem Geist. Und jetzt beginne ich in Sprachen zu beten, wie der Geist es mir ausgibt zu sprechen. Oh, lasst uns alle in Sprachen beten. Halleluja. Oh, erfüll sie mit deinem Geist. Feuer in Jesu Namen. Erfüll sie mit deinem Geist. Oh, wir danken dir für diese Entscheidungen. Erfüll sie mit deinem Geist. Erfüll sie mit deinem Geist. Beginn zu sprechen. Da ist eine übernatürliche Sprache, die der Herr jetzt freisetzt. Beginn zu sprechen, wie der Geist Gottes es dir ausgibt. Oh, jetzt der mehr. Neue Sprachen. In Jesu Namen, neue Sprachen, be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus, neue Sprachen in Jesu Namen, Halleluja. Oh, lasst uns dem Herrn einen Applaus für Bekehrungen geben. Wir danken dir, Herr Jesus, wir danken dir, Herr Jesus, ich bin fertig. Halleluja, danke, Herr Jesus, Halleluja. Halleluja, lasst uns in dieser Haltung, Jesus, durch der Anbetung bleiben. Jesus ist so stark hier. Halleluja, geben wir ihm nochmal die Ehre. Halleluja. Oh, er ist so stark hier. Halleluja, sein Geist ist hier. Seine Kraft ist hier. Halleluja. Halleluja, lasst uns in dieser Haltung der Anbetung bleiben. Oh, weißt du, es ist so eine starke Zeit. Weißt du, wenn heute Abend und heute Morgen Pastor Philipp hierher kommt und zwei starke Dienste, zwei starke Mäntel, zwei starke Zentren sich so vereinigen, einfach im Geist. Also dann ist es was ganz Besonderes. Dann ist es was ganz Spezielles. Komm, streck nochmal deine Hände aus in diese, wirklich in diese Spezielle, weil das hast du nicht so oft. Halleluja, das hast du nicht so oft. Entweder hast du das eine oder du hast das andere, aber heute hast du ein Zusammenkommen, heute hast du eine Einheit, heute hast du das Zusammenkommen von zwei sehr starken Dingen, Werken, Mänteln, die Gott aufgerichtet hat, und das ist einfach was ganz Spezielles. Und Halleluja, das ist größer als jeder von uns hier im Raum, verstehst du? Größer als jeder Einzelne von uns, größer auch als Pastor Philipp oder als ich oder als irgendjemand sonst hier im Raum. Das ist einfach größer, das ist einfach Gott. Halleluja. Also tauch ein einfach in diese Substanz, tauch ein. Halleluja. Oh, es verwandelt dich. Oh, es verändert dich. Oh, es verändert dich. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Und Gott sagt, sieh, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennst du es nicht? Ja, Herr, wir erkennen es, Herr. Wir erkennen das Neue, was du tust. Oh, wir erkennen das Zusammenkommen von Mänteln. Wir erkennen das Zusammenkommen von Wirksamkeit. Wir erkennen die Multiplikation. Das Wort Gottes sagt, einer schlägt 1000. Zwei schlagen 10.000. Weißt du, das ist eine Multiplikation. Einer kann 1.000 schlagen. Aber zwei schlagen nicht 2.000, sondern zwei schlagen 10.000. Halleluja. Das heißt, da geschieht etwas, was größer ist als jeder Einzelne. Da geschieht etwas, was größer ist als zwei, die für sich sind. Da geschieht eine Vervielfältigung. Oh, Multiplikation. Multiplikation heute Abend, Multiplikation in deinem Mantel, Multiplikation in deinem Wirken, Multiplikation in deinem Leben. Heute Abend, so wie du hier bist, da ist Multiplikation in deinem Leben. Oh, lasst uns Jesus die Ehre geben. Come on, let's go for it. Oh, come on. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Aufwärtssteigen, ich sehe sein Aufwärtsfliegen hier im Raum. Du fliegst auf wie mit Flügeln des Adlers. Du steigst auf in eine neue Dimension. Du steigst auf in eine höhere Dimension heute Abend. Du steigst auf in eine höhere Ebene. Du steigst auf heute Abend hier. Halleluja. Oh, du steigst auf heute Abend hier. Shakaramando do lobo sandara la basia da da da la basandara da da da da da da da da da. Oh, sakarara da da masandara da da basandara da da da sakara. Oh, sakaramando do lobo shara da da da masandara da da da da da da. Oh, sakaramandara da basia da da da da da. Oh, rabasandara lobo sandara da da shara da. Eine Heiligkeit von Gott. Da ist eine Berührung. Ich glaube, dass einige wirklich die nächsten Tage starke Zeiten mit Gott haben werden. Manche schon heute Nacht. Du wirst vielleicht gar nicht so schnell zur Ruhe kommen, weil du einfach beten musst, weil du einfach dich in Gott bergen musst, weil du einfach Zeit haben musst mit Gott. Das sind einfach starke neue Dinge, die Gott anstößt, starke neue Offenbarungen. Gott redet zu dir in einer neuen Dimension. Ich glaube, dass es geschieht, ja, schon heute Nacht teilweise, aber auch die nächsten Tage. Ja, verpass nicht den Moment, schieb es nicht zu lang hinaus, sondern da ist einfach etwas vorbereitet für dich am Secret Place, am geheimen Ort, am versteckten Ort des Höchsten für dich, wo er neu zu dir spricht, wo er dir neue Dinge zeigt, wo er neue Dinge klar macht, wo er neue Dinge ausrichtet, wo er neue Dinge einjustiert. Gib ihm die Zeit, da zu dir zu sprechen. Das ist heute Abend nur der Anfang. Es ist nur der Anfang. Es geht weiter, wenn du zu Hause bist. Es geht weiter bei dir im stillen Kämmerchen. Es geht weiter, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Nimm dir wirklich die Zeit. Heute Abend am besten noch, wenn du nach Hause kommst. Morgen früh, wenn du aufstehst, nimm dir die Zeit, so schnell wie möglich, nimm dir die Zeit, um diese Substanz neu zu verstoffwechseln, neu zu hören, neu zu justieren, neu zu spüren, was Gott in deinem Leben tun will. Halleluja, weil da ist Neues. Gott sagt, siehe, ich wirke Neues. Da ist Neues, Neues, Neues für Deutschland, Neues für Österreich, Neues für die Schweiz, Neues für Europa, Neues für die Nationen. Oh, Neues, Neues, Neues Substanz. Oh, Jesus. Neues Reden, neue Vision, neue Klarheit, neue Zusammenführung, neue Einheit, neue Zuordnung. Neue Zuordnung, das ist neue Zuordnung. Gott ordnet dich ganz neu zu. Oh, oh. Das ist was Heiliges, was Gott tut. Das ist was Heiliges. Lass es ihn an deinem Herzen tun. Wenn du nicht verstehst, was Gott gerade tut, dann es macht überhaupt nichts. Gib dich ihm einfach hin, du wirst es dann verstehen. Er wird es dir dann zeigen, er wird es dir sagen, er wird zu dir reden. Aber da ist etwas Starkes, Neues im Geist, im Raum, was er tut jetzt in dieser Zeit. Eine neue Ausrichtung, eine neue Justierung, eine neue Bevollmächtigung, eine neue, ja, Klarheit, Klarheit, Vision, Klarheit, Klarheit. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oi, oi, oi. Danke, Heiliger Geist. Preisen dich, Herr. Preisen dich, Jesus. Preisen dich, Jesus. Preisen dich, Jesus. Ja. Er redet zu dir. Zu manchen wird er auch im Traum reden. Wenn er es in deinem bewussten Zustand nicht schafft, dann nutzt er den unbewussten Zustand, um zu dir zu reden. Halleluja. Gib dich ihm einfach hin. Gib ihm die Zeit. Gib ihm die Zeit, dass er zu dir reden kann. Halleluja. Halleluja. Kommt nicht alles heute Abend an Reden Gottes zu dir, sondern heute Abend empfängst du die Substanz und aus dieser Substanz heraus wird Gott zu dir reden. Heute Nacht, heute Abend noch, morgen früh, die nächsten Tage, aus dieser Substanz heraus wird er zu dir reden. Heute ist sozusagen die Zuteilung, heute ist die Impartation. aber die nächsten Tage tust du es auspacken sozusagen. Du tust es entfalten, du schaust es dir an. Also nimm dir die Zeit die nächsten Tage, nimm dir die Zeit, wirklich seine Stimme zu hören. Nimm dir die Zeit, Gemeinschaft mit ihm zu haben, nimm dir die Zeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und jetzt wollen wir ihn weiter anbeten. Und zwar habe ich so auf dem Herzen, dass wenn wir jetzt heute Abend wirklich eine Sammlung einnehmen, weißt du, die Sache ist die, das ist ein extrem guter Boden. Weißt du, wie ich gesagt habe, wenn zwei starke Mäntel sich vereinigen und zusammenkommen, dann ist es ein gewaltiger, guter Boden, dann ist es ein multiplikativer Boden. Aber ich möchte dich heute Abend wirklich ermutigen, nicht nur zu geben, weil es einfach ein guter Boden ist, sondern ich möchte dich wirklich ermutigen, aus Anbetung zum Herrn zu geben. Ich möchte dich ermutigen, wirklich dein Geben, ein Teil deiner Anbetung sein zu lassen und wirklich ein Opfer des Lobpreises zu bringen. Halleluja, weil da liegt eine Verheißung von Gott drauf, das ist etwas, was Gott mehr berührt als alles andere, weil es sein Herz berührt, wo du einfach ihm gibst, nicht nur aufgrund dessen, was du wieder bekommen kannst, aufgrund dessen, weil du sagst, okay, das macht Sinn, da zu säen, weil das ist ein sehr, sehr guter Boden, sondern wo du wirklich einfach aus Liebe zum Herrn gibst, aus Hingabe einfach gibst, einfach sagst, Herr, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Leben und das drücke ich auch aus in meinem Geben. Wenn ich Finanzen gebe, dann drücke ich das aus. Wenn ich Geld gebe, dann ist es ja, Geld ist ein Teil meines Lebens, weil davon lebe ich ja. Und wenn ich das dir gebe, Herr, dann gebe ich es dir hin, einfach aus Lobpreis und aus Anbetung, aus Liebe zum Herrn. Lass uns wirklich heute Abend aus Liebe zum Herrn einfach jetzt ein Liebesopfer, ein Lobpreisopfer, einlegen, ja, und du weißt ja, wie es läuft, du kannst hier vor Ort, wenn wir jetzt die Eimer durchgeben, kannst du in bar dein Liebesopfer geben, dein Lobpreisopfer geben, oder du kannst mit der Verpflichtungserklärung geben, die unter deinem Stuhl liegt, die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause und überweist in den nächsten Tagen das, was er dir gezeigt hat, auch wenn du eine Spendenbescheinigung möchtest am Ende des Jahres, dann nutze einfach die Verpflichtungserklärung und gib uns deine Adresse an und dann bekommst du eine Spendenbescheinigung am Ende des Jahres. Wenn du hier über Livestream zuschaust, heute Abend sind wieder viele auch über Livestream zugeschaltet, dann kannst du überweisen per IBAN über die Kontonummer von Glory Life, oder du kannst per PayPal geben, die Infos sind eingeblendet jetzt, oder du kannst per Kreditkarte geben, die Infos sind auch eingeblendet, einfach auf den Spenden-Button von unserer Homepage klicken und deine Kreditkartendaten eingeben. Lass uns das einfach wirklich ein Lobpreisopfer sein. Lass uns das einfach, spielt einfach im Hintergrund ein bisschen weiter, weil es ist wirklich ein Lobpreisopfer. Lass uns wirklich ein Liebesopfer sein. Halleluja. Und wenn ihr die Eimer rumgeben lasst, dann denkt auch dran, eure Datenerfassungskärtchen mit rein zu tun. Füllt die Datenerfassungskärtchen bitte mit aus, wo ihr gesessen habt. Und genau, eure Daten einfach für Corona, Erfassungsgeschichte. Halleluja. Gib mal einfach die Eimer durch und du tust das, was er dir gezeigt hat heute Abend. Du tust es aus Liebe, du tust es als ein Lobpreisopfer, gibst du ihm einfach, du gibst ihm etwas von deinem Leben und drückst damit aus, Herr, ich gebe dir mein Leben. Ich liebe dich, ich preise dich und ich lobe dich und ich gebe dir mein Leben hin. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja, gebt die Eimer durch. Während ihr durchgebt, ich gebe euch noch kurz ein paar Ansagen weiter. Ich muss sie noch geschwind holen. Oh, es ist so eine heilige, herrliche Atmosphäre. Halleluja. Gott ist so hier. Halleluja. Dienstag ist wieder unser Intensivabend um 19.30 Uhr hier im Zentrum. Lobpreisgaben des Geistes, Predigten, starke, intensive Zeit in der Herrlichkeit Gottes. Seid möglichst live mit dabei. Livestream gibt es für alle unsere Glory Live Schüler und unsere Abonnenten. Am Donnerstag ist um 17.30 Uhr Treffen zur Schatzsuche mit Manuela im Gebetsraum. Wer zum ersten Mal mitkommen will, bitte bei Manuela melden. Und im Anschluss dann um 19 Uhr ist hier im Hauptsaal und auch über Livestream Gebet für ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen, für Erweckung. Wir haben ja unser 24-Stunden-Gebet, auch wenn du noch nicht in unserem 24-Stunden-Gebet dabei bist, seit Ostern beten wir rund um die Uhr 24 Stunden. Und wir haben die meiste Zeit haben wir alle Stunden abgedeckt mit Gebet. Ich glaube, momentan sind 5 Stunden frei wieder. Also wenn du dir vorstellen kannst, dich da einzuklingen, schreib einfach eine Mail an gebet@glorylife.de. 24 Stunden rund um die Uhr wird gebetet. Halleluja. Du kannst eine Stunde dir aussuchen in der Woche, tags, nachts, wann auch immer. Wie gesagt, es sind fast alle Stunden abgedeckt, aber es ist auch gut, wenn manche Stunden natürlich mehrfach abgedeckt sind. Also du kannst da noch einsteigen. Melde dich bei gebet@glorylife.de. Und dann am Donnerstag um 19.30 Uhr ist wieder unsere Glory Life Schule. Du kannst dich anmelden über das Formular, das draußen ausliegt. Die Schule für übernatürliche Weltveränderer. Leben in der Herrlichkeit Gottes. Sei dabei. Wenn du noch nicht angemeldet bist, kannst du bis zu 3-mal kostenlos schnuppern und dann mit dabei sein. Halleluja. Freitag haben wir um 19 Uhr unser Connected, besonderen Gottesdienst für Jugendliche und junge Erwachsene von 13 bis 25 Jahren. Meldet euch beim Tobias, wenn ihr dabei sein wollt, weil diesen Freitag ist Bowling angesagt. Also meldet euch vorher an, bitte. Am Sonntag haben wir um 10 Uhr wieder unseren Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum. Lad ein deine Freunde, Bekannten, Verwandten. Hol sie von den Hecken und Zäunen. Kindergottesdienst haben wir auch parallel für alle Kinder von 3 bis 16 Jahren. Im Gottesdienst wird es auch wieder eine Kindersegnung geben für die kleinen Kinder. Wer sein Kind noch segnen lassen will, bitte im Gemeindebüro Bescheid sagen unter info@glorylife.de oder direkt bei der Astrid. Dann kann dein Kind noch mitgesegnet werden. Und außerdem ist direkt im Anschluss an den Gottesdienst Empfang für alle, die neu zu Glory Life dazugestoßen sind in den letzten Wochen. Drüben im Kaffeebereich werde ich kommen und einfach alle die begrüßen und einfach auch ein paar Infos weitergeben und kennenlernen, die die letzten Wochen neu zu Glory Life dazugestoßen sind im Anschluss an den Gottesdienst. Und für die Taufe kannst du dich auch wieder anmelden mit den blauen Zetteln am Infotisch, am Infoständer. Wenn du noch nicht getauft bist aufgrund deines Glaubens, melde dich schnell mit dem blauen Formular an und du bist dabei. Halleluja. Halleluja. Ist das hier unser Lobpreisopfer, unser Liebesopfer für den Herrn? Okay, dann streckt einfach mal eure Hände aus dazu. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für dieses Lobpreisopfer, das jetzt als ein Wohlgeruch aufsteigt zu dir, Herr. Halleluja. Herr, wir haben es eingelegt aus Liebe, wir haben es eingelegt aus Anbetung, Herr. Und so steigt es auf, Herr. Und Herr, es ist immer so, wie Jakob das gesehen hat mit der Leiter, Herr, wo sie die Engel auf- und niederstiegen. Immer wenn etwas aufsteigt, steigt auch wieder etwas herab, Herr. Halleluja. Und so danke ich dir, Herr, dass hier wirklich ein Austausch ist zwischen Himmel und Erde, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir alle, so wie wir gegeben haben, auch mit dem Maß, mit dem wir gemessen haben, so wird uns wieder gemessen werden, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wirklich vom Himmel her dieses Wohlgefallen Gottes auf uns allen ist, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater, für Gunst, Herr. Gunst auch in Geschäften, Gunst, Herr, bei der Arbeit, Gunst, Herr, in unserem persönlichen Leben, Gunst in unseren Finanzen, Gunst in Bezug auf unsere Gesundheit, Gunst in Bezug auf unsere Familienangehörigen. Danke, Vater, für den Geist der Gunst, Herr, der auf jedem Einzelnen von uns ist, Herr. Halleluja. Halleluja. Sag mal, ich nehme den Geist der Gunst für mich in Anspruch heute Abend. Gunst Gottes ist auf mir. Ich gehe in seiner Gunst. Und wo immer er mich hinschickt, da ist er mit mir. Und deshalb bin ich nie allein, sondern er geht mit. Und er tut durch mich die Werke, die er bereits vor Grundlegung der Welt bestimmt hat, dass sie durch mich geschehen sollen. Die Kranken werden gesund. Die Gebundenen werden befreit. Die Verlorenen werden errettet. Die Welt wird verändert. Die Herrlichkeit Gottes setzt dich frei. Wo immer ich hingehe. Und jetzt zeig auf deinen Nachbarn und sag zu ihm, und wo immer du hingehst, genauso. Du bist gesegnet. In Jesu Namen. Heute, morgen, die ganze Woche und bis zur Entrückung. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr seid gesegnet. Habt den allerbesten Abend. Kommt gut nach Hause. Dienstag geht es hier weiter mit dem Intensivabend. Wir bleiben einfach in dieser Herrlichkeit Gottes. Und denkt dran, ihn weiter zu dir reden zu lassen. Das sind neue Dinge, die Gott zeigt und die Gott spricht. Halleluja. Amen. Auch hier über Livestream. Seid gesegnet. Wir verabschieden uns von euch. Ihr seid gesegnet. Bis bald. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja. Amen.